Sonntagabend, 18, ach nee, Moment, Mittwoch. Mittwoch, 20 Uhr. Ja, die Affen sind da. Hallo. Oh, ich sehe doppelt, warum auch immer. Ich sehe noch Juhu. gar nichts hier außer euch. Hallo. Ja, wir haben uns heute mal irgendwie, wir bewegen uns aus unserem angestammten Territorium fort und machen dann doch lieber mal was ohne Feminismus, mal was ohne den ganzen Kram, Politik. ohne Ohne Politik. Ja, Linken. nicht ganz ohne Politik, aber und wenn ich Ohne dann irgendwann Feminismus hier ist auch interessant. das noch hinkriege, dass dieser Text weggeht. Auf nur Sterne. Was Ja, bedeutet denn war ja guter klar, dass heutiger? du dir, dass ich. Ach, guck an, geht doch. So, verdammt. Was bedeutet was, OPEX? Was bedeutet unser heutiger Streamtitel? Ja, den hat der Sie Chris reden über uns, ausgehackt. laut Google Translate. Sie reden über Garantiere für uns. nichts. Das ist natürlich aus der Sicht der Japaner zu sehen, um die es heute gehen soll. Über die reden wir ja. Und mal gucken, wie die das finden. Wir haben uns heute einen Gast eingeladen, das ist der Sascha. Hi. Sascha ist unser theoretischer Japan-Experte. Stell dich doch einfach mal kurz vor, erzähl, was du machst vom Radio und von Japan und so. Ja, also ich mache in Salzburg eine kleine Radiosendung über Anime, Manga, Japan und ich finde es interessant, dass ich als Experte eingeladen wurde, weil in Japan selber, da hat es mich leider noch nicht hinverschlagen. Ich denke mir jetzt ja, ich muss irgendwann mal hin, aber irgendwie, ich traue mich nicht, meiner Mutter zu sagen, hey du, ich will 2.000 € mal in die Hand nehmen und mal rüberfahren. Weil so teuer ist es ja nicht. Aber ansonsten, ich mache halt eine Radiosendung jede Woche über halt Japan, alles Mögliche, alle Themen und eben Anime und Manga auch ja, immer so aktuelle News in der Sendung. Also ich muss mich dann auch immer aktuell mit Japan, mit der politischen und kulturellen Situation dort beschäftigen, damit ich immer weiß, was ist jetzt gerade, was bedeutet diese News jetzt schon wieder. Und wo kommst du selbst her? Ursprünglich Hamburg, jetzt aber lebe ich in Salzburg halt seit 14 Jahren. Wie Ich habe meine verschlägt es Freundin. einen Hamburger nach Salzburg? Die Freundin, die Freundin, die Freundin. Ah, Und dann okay. habe ich gemerkt, Moment, da kann ich das, was ich studieren wollte, Politikwissenschaft und dann auch Kommunikationswissenschaft, also Medien, studieren, ohne dass ich 5 Jahre warten muss wegen blöden Numerus Clausus. Ah, okay. Ja. Ja, super. NC-Flüchtling. Gehört zur schlimmen Gruppe der NC-Flüchtlinge. Das sind die meistgehassten Flüchtlinge in Österreich hier. Ja, was haben denn, Abel, hast du irgendeinen Bezug zu Japan? Caps Lock? OPEX? Oder seid ihr einfach alle nur hier, weil ihr sonst nichts zu tun habt? Ja, letzteres. Ich weiß ein bisschen was über Japan, aber nicht viel. Ich weiß zum Beispiel aus unseren Weltraumaffen-Streams, dass in Japan Kriminalität so niedrig ist, dass die Polizisten quasi nichts zu tun haben. Stimmt das so? Kommt drauf an, also es gibt schon Kriminalität, aber es ist halt, ich glaube, die ermitteln halt einfach an, dass die, wenn ich so den News-Stil einbuchten, dann haben sie auch schon genug Beweise, um ihn gleich zu verhaften und dann brauchen sie gar nicht erst groß sozusagen andere Leute zu nerven. Also die ermitteln quasi im Hintergrund und holen sich dann jemanden, wenn sie genug Beweise haben. Und der gesteht dann auch meistens gleich, weil was soll er machen? Ja, keine Ahnung, nicht kooperieren, ich weiß Ja, Gott, das ist ein Land, in dem die Mafia eine offiziell anerkannte Firmen sind mit Firmenadresse und Registrierung bei der Handelskammer und so. Also. ist das gut? Naja, die organisierte Kriminalität ist dort halt, wie soll man sagen, dadurch ein bisschen gezügelt. Also selbst die Bandenkriege werden vorher bei der Polizei angemeldet und wenn es denn mal welche gibt und an Halloween verschenken sie ihren Kindern Zuckerwatte. Gab es da nicht auch mal einen Skandal, wo die Polizei mit der Mafia zusammengearbeitet hat und denen Waffen gegeben hat, damit sie dann bei einem Fund halt auch was finden? dachte ich, dass ich da mal was gelesen hatte. Davon habe ich jetzt nichts gehört, aber ja, wer weiß. Also, wobei ich glaube, bei den Yakuza finden sie immer was. Aber das stand in der Foreign Policy, also es war jetzt kein Schundblättchen oder so. Ja. Aber als ich da war, sind wir auch direkt betroffen gewesen, sozusagen, weil mein Bruder, der mit mir da war, der hat 2 Tattoos, keine großen oder so. Oh ja. Aber weil in Japan das Tattoo praktisch das Erkennungszeichen eines Yakuza-Mitglieds ist, dürfen Leute mit Tattoos zum Beispiel nicht in Schwimmbäder. Ja. Ja, also mein Bruder hätte nicht mit mir in irgendeinen tollen Waterpark gehen können oder so. Und dann fragen ja dann auch viele gleich, ja, was denn, der ist so Ausländer, der kann doch gar kein Yakuza sein und so. Aber da sind die Japaner halt anders. Da gibt es nicht, weil er Ausländer ist, herrschen da andere Regeln. Wer tätowiert ist, geht nicht in den Waterpark. Ja. Nee, da gab's letztes Jahr sogar eine Nachricht, was ich da hatte, dass sie halt gerade darüber diskutieren waren, dass sie für Olympia 2020 halt sozusagen Ausnahmeregeln, weil das sind wirklich teilweise Gesetze, für Hotels erlassen, dass sie dann Leute auch in die heißen Bäder lassen dürfen mit Tattoo, wenn sie halt nicht Japaner sind, weil sie sich halt sagen, ja, es gibt so viele Ausländer, die tätowiert sind, wie sollen wir denn ansonsten Tourismus schaffen? Ja, ist ja sowieso, es gibt ja auch, habe ich jetzt gelesen, es gibt auch Bestrebungen, weil das, es gibt ja im Japanischen halt praktisch das Hakenkreuz in umgekehrt, das Swastika als Symbol ja, für Tempel. Das ist auf Google Maps immer schön. Ja, das ist auf Google Maps alles voller Hakenkreuze. Ja, das bedeutet ja Tempel oder Schrein. Aber ja, für die Olympia-Geschichte 2020 überlegen die das wohl wirklich abzuschaffen, weil so viele Westerner halt irritiert sind, wenn sie überall Hakenkreuze sehen. Naja, das ist halt das offizielle Kennzeichen für in die Richtung ist ein buddhistischer Tempel, weil es ist die rechtsdrehende Schwastika, also das Zeichen für Sonne, das Zeichen für einen buddhistischen Tempel. Das ist, wie gesagt, sieht man auch auf Google Maps überall, wenn man so Tokio anguckt, sieht überall kleine Hakenkreuze und du denkst, und dann siehst du, ach so, das ist nur ein Tempel, da ist ein Tempel. Und so. Kann ja hier mal... Wenn ich jetzt hier drauf klicke, müsstet ihr eigentlich Fotos sehen. Also ich sehe jetzt nur dich. Aber nicht. Ich sehe jetzt keine Bilder oder so. Einmal mit Profis. Einmal mit so Profis. Muss ich das noch in den Hangout reinteilen, damit das funktioniert. Also zusätzlich. Es sei denn, wir sollen alle 40 Sekunden warten, dann können wir es auch im Stream sehen. Wie mache ich das denn? Einmal mit Profis. Ja, oben auf diese 3 Punkte und dann Bildschirm freigeben. Ach so, so meinst du das? Oh Gott, ich bin aber auch echt. Das ist eigentlich alles einstudiert gewesen und ja, das ist, ja. Wir haben ein Skript vorliegen, das ist alles geplant, so das soll so ein Gag sein, ja. Jetzt müsstet ihr eigentlich gucken können. Ja. Ja, jetzt sehen wir was. Einfach mal so ein bisschen Hintergrund auch. Das hier ist jetzt Shinjuku, das ist so der Wolkenkratzer-Distrikt, den man so auch aus dem Fernsehen kennt und was weiß ich, mit den ganzen Hochhäusern auch Sitz der Regierung in Tokio. Und da war unser erstes Hotel, in dem wir untergekommen sind und auch einfach der Eindruck, den man da direkt kriegt, wenn man da irgendwie aus dem Bus steigt, der einen vom Flughafen dahin bringt, das ist wirklich überwältigend. War das am Sonntag oder warum ist da wirklich so wenig los oder ist das so eine Ecke? Das war am Sonntag, richtig. Ja. Es ist relativ ruhig da für Tokio, auf jeden Fall. Wenn man überlegt, dass die anliegende Station 2 bis 3 Millionen Personen täglich... 3,6 heißt es immer, 3,6 Millionen am Tag. Okay. Also, ja, ich hab heute eine Doku gesehen über Kassel, da ging es um Kassel-Wilhelmshöhe und da hieß es, jeden Tag steigen dort 12.000 Menschen um. Wow. Das ist ein Expressbahnhof. Ja, das ist aber in Tokio bist du ständig so, okay, Frankfurter Skyline, dafür brauche ich hier ungefähr einen Quadratkilometer oder so, bis ich genauso viele Hochhäuser habe. Und Also das ist alles, was wir uns hier in Europa unter Großstädten vorstellen oder unter Wolkenkratzer und ja. So ist da irgendwie völlig ad absurdum geführt, wenn man da ist. Es ist halt die größte Metropolregion der Welt. Ich meine, 43 Millionen leben in und um Tokio herum. Das ist ja so Wahnsinn. Mit hier. Ungefähr 15 Millionen, die direkt in der Innenstadt wohnen. In den inneren, also in den inneren Bezirken und dann auch, ich glaube, 23 hat allein die Präfektur. Außen ein bisschen so ein bisschen Vororte. Und ja, dann kommt noch Yokohama dazu, Kawasaki, Partnerstadt von Salzburg hier und viele andere kleinere Städte, die fahren ja teilweise 3 Stunden mit der Bahn, nur um zur Arbeit zu kommen. Ja, also das ist auch. Auch was, wo ich dann, weil wir haben ja eigentlich in den anderen Streams immer mal wieder über, oder ich habe immer mal wieder über Japan gesprochen, wenn es zum Beispiel darum ging, um gegenseitigen Respekt etc. pp. Und wie faszinierend ich das da fand, wie es in Japan funktioniert. Und da ist ja auch gerade das Bahnfahren so irre. Ja. Da fahren so viele Leute und trotzdem ist es in den Waggons still. Die Leute nehmen Rücksicht aufeinander. Keiner dudelt mit seinem Handy rum, keiner telefoniert laut oder redet laut. Das ist so. Ja, sie haben ja sogar Ansagen. Sie haben ja sogar Ansagen, dass man bitte die Handys auf stumm schalten soll und dann auf den Sitzen, wo womöglich jemand mit einem Herzschrittmacher sitzen soll, muss man die Handys ganz ausmachen und so. Das ist, dann, wenn man hier teilweise dann Oktoberfest oder so mit der Bahn nach Hause fährt oder nach einem Bayern-Spiel, da schämt man sich ja dafür, in welchem Land man lebt. Ohne dass man also eigentlich sich schämen will dafür, aber einfach vom Benehmen der Leute her. Das ist, wie sich dann teilweise auch benehmen gegenüber den Schaffnern und so. Ich sehe, im Chat wird nach der Modernisierung Japans im 19. Jahrhundert gefragt. Kannst du dazu was sagen? Also ich bin ja kein Historiker. Ich bin vor allem mit aktuellen, also mein Hauptthema ist halt, wie man halt mit Medien interkulturelle Kommunikation erzeugt, also quasi wie man Leute durch Anime, Manga oder japanische Filme und ähnliches heiß auf Japan machen könnte. Das war so mein Thema. Zur Modernisierung kommt ja auf die spezielle Frage an. Also das ist ein riesiges Thema. Die haben sich ja modernisiert, dann haben sie zuerst die industrielle Revolution übernommen, dann haben sie auch noch die faschistische Revolution übernommen. Ja, sie dann haben ja versucht, sie eine Atombombe auf den Kopf bekommen. Sie haben ja auch versucht, sich von dem Westlichen fernzuhalten, bis die Amerikaner sie praktisch gezwungen haben, ihre Märkte und ihre Gesellschaft zu öffnen. Die wollten ja eigentlich keinen Kontakt. Nachdem sie ihn hatten und gesehen haben, das nutzt nichts. 250 Jahre lang Isolation und dann den schwarzen Booten, wie es hieß, das waren die ersten Dampfschiffe. Und haben halt den, ich glaube, das war Yokohama, den sie, glaube ich, sozusagen verlangt haben, dass sie in Yokohama landen dürfen. Also sie haben sie nicht in Edo landen lassen, aber in Yokohama. Und dann hieß es halt, ja, dann sind sie wieder gefahren. Mal kamen, wurden sie von Kanonenbooten der Japaner begrüßt. Also so schnell haben sie dann so schnell haben sie sich dann umgewandelt. Da haben sie dann mit den Briten irgendwie gefahren und mit den Niederländern. Und mit den Niederländern waren sie ja verbündet. Das war ja. Erst hatten wir die Portugiesen und dann die Niederländer. Und weißt du irgendwas über die Geschichte Japans so bevor, so 1850? Naja, also es ging halt, ist halt ein sehr altes Land, also man geht davon aus, 6. Jahrhundert haben sie angefangen mit dem Kaisertum. Sie selber sagen 6. Jahrhundert vor Christus, die Historiker sagen 6. Jahrhundert nach Christus, streiten sich die Historiker drum und dann gab es 300 Jahre Bürgerkrieg, 300, 400 Jahre. Die Shogune. Ja, dann kamen die Portugiesen und gleichzeitig die Shogune haben dann mit den Feuerwaffen der Portugiesen begonnen, dann ein bisschen mal Ordnung zu schaffen. Und auf der anderen Seite haben sie gleich mal die Portugiesen rausgeworfen, weil die haben natürlich wie überall auf der Welt versucht, mit Hilfe des Christentums Land zu erobern. Also ja. Missionarisierung bedeutet ja bei den Portugiesen auch Eroberung. Und dann haben sie die Portugiesen rausgejagt, dann sind die Niederländer gekommen, und die Niederländer haben sie nur deswegen dann in Nagasaki gehabt, weil die haben ihnen gesagt, ja, wir sind Protestanten, wir missionieren nicht, wir bleiben auf unserer kleinen Insel und ansonsten lassen wir sie in Ruhe. Okay. Nur Händler, wir, so nach der Art, wir machen nur Handel, wir machen hier keine Missionierung, also. Ja, okay. Ja, das ist 1 Million Christen ermordet im 16. Jahrhundert, also japanische Christen. Okay. Das ist ja auch so ein bisschen die Geschichte, die mich überhaupt auf Japan gebracht hat, weil die Älteren unter uns werden sich erinnern, früher gab es nur 3 Programme und da lief dann 82, 83 irgendwann dieser Mehrteiler Shogun mit Richard Chamberlain und Fune. Und da wird das ja hier, zwar... Wo ihr schon Japanisch sprecht, ja, wie spricht man denn den Streamtitel aus? Da sind so Zeichen und ich kann kein Japanisch, aber ihr, also lies mal. Ja. Ich kann kein Japanisch. Also ich kann ein paar Hiragana. Ich bin auch noch am Lernen, das ist ja das. Aber ich würde mir nicht anmaßen, irgendwas aussprechen zu wollen. Ich habe sicher auch den Herrn Mifune eben sicher gebutschert irgendwie. Also, Google sagt ja, es heißt Carrera wa Watashi Tashi ni Tsuite Hanas. Aber Gesundheit. Ob das stimmt, weiß ich jetzt auch nicht. Also es ist sehr kompliziert. Also, sehr gut, sehr gut. Also dass ihr Weltraumaffen Uchu no Saku heißt, das klingt schon logisch, weil Saku ist der Affe und Uchu ist das Weltall, also Uchu no Saku. Ah ja. Okay. Also da war noch im Chat, meine ich, eine Frage zum Bruttoinlandsprodukt. Wie sieht's damit aus? Kennst du dich damit aus? Irgendwas. Schauen wir mal, naja, was wir rausfinden können. Sie sind, glaube ich, die vierte und sie sind, glaube ich, die drittstärkste Macht der Welt. Also China hat ja mittlerweile uns beide überholt und kämpft sich jetzt an die USA ran. Mhm. Also fast 5 Billionen waren es 2016. Nominales Bruttoinlandsprodukt. Müsste dritter oder vierter sein. Ich weiß nicht, wie viel Deutschland jetzt schon wieder hat. Ich habe BWL ein halbes Semester gehabt, also bitte. 3,5 Billionen, also knapp. Also sind das die drittstärkste. Ja gut, die sind auch ein paar mehr als wir mit 125 Millionen, also passt schon. Ja, das ist, also wirtschaftlich sind sie ungefähr, wenn man halt im Verhältnis sehen will, ungefähr gleich auf mit uns. Das ist mit Deutschland halt. Die Bilder, die hier im Moment durchlaufen, das ist das Regierungsviertel von Tokio praktisch. Also nicht die Landesregierung, sondern die Bezirks- und Stadtregierung. Diese zwei Türme, die wir hier eben gesehen haben zum Beispiel. Das ist ein relativ markantes Bauwerk. Das ist die Regionalregierung. Das Rathaus. Da kann man Rathaus. Genau. Kann man bis oben hochsteigen, kostenlos. Und sich einen Blick über die Stadt geben. Aber leider war es an dem Tag halt Sonntag. Und deswegen haben wir das nicht mitgemacht, genau. Ja, und das Interessante ist, das ist die. Ja, bitte? Ich wollte nur kurz darauf hinweisen, wer halt sich diese. Ich glaube, es war das letzte Final Fantasy oder was? Da gab es so eine Demo von so einem Kampf. Und da. Habe ich auch gedacht, Moment mal, die Architektur kennst du doch, weil diese Gebäude, die hier bei der Regierungszentrale stehen, haben die da irgendwie in ihr fantastisches Tokio eingebaut. Aber auch, ja, wenn man die Gebäude hier sieht, die sind ja auch mega futuristisch, auch für unsere Verhältnisse. Sag mal, gibt es in Japan wirklich eine Insel, auf der nur so übermäßig Katzen leben, so ganz viele? Ja, gibt es. Wart ihr da? Nö. Also, Ich war ja noch nicht in Japan, also nein. Nee, ja, also das mit den Katzen, ich weiß gar nicht, wo das ist, aber ich war halt nur in der Region Tokio und in der Region Kyoto unterwegs. Also es gibt ja auch die Tama-Station, wo eine Katze der Stationsführer ist. Also was? Der Chef von dieser. Warte, was? Ja, Also so, ja, so eine biologische Katze. Ja, eine, ja, ist sogar schon die Nachfolgerin der ersten Katze. Was? Okay, das ist ja, cool. Ja, Hammer. Es gibt auch Hammer Schreine. Es gibt auch Schreine für Katzen. Also kleine Tempel. Ja, passt ja auch zur Religion. Ich meine, die Shinto-Religion ist halt eine Religion. Zum einen werden die Ahnen zu Göttern und zum anderen kann auch alles Mögliche ein Gott sein, also auch Tiere oder Gegenstände. Theoretisch, jeder Fluss ist irgendwie in einem gewissen Sinne ein Gott, jeder größte Fluss. Da haben sie dann Tempel, die Flüsse oder Inseln verherrlichen. Ja, aber ist ja eigentlich eine ganz, ganz gute Idee, weil Flüsse und Inseln schreiben einem nichts vor. Oder ja, sagen nicht, dass man Andersgläubige irgendwie unterdrücken soll oder irgendwie sowas. Finde ich ganz naja, okay. Gott, das ist, Japan ist sowieso so interessant. Sie werden shintoistisch geboren, also als Shintoisten geboren. Dann heiraten sie christlich in weiß. Leben ihr Leben als ganz normale westliche Office-Man und so, also total und sterben als Buddhisten. Weil dann werden sie wiedergeboren und dann geht das wieder von vorne los und das, dann ist der Tod nicht so schlimm. Also willst du sagen, Multikulturalismus funktioniert bei denen? Es ist ja kein Multikulturalismus. Das ist das Interessante. Es ist ja kein Multikulturalismus. Sie haben alles in ihre Kultur aufgenommen. Sie haben ihre Kultur quasi, also sie haben ihre Kultur bereichert mit fremden Kulturen, ohne dass sie ihre eigene Identität irgendwie aufgegeben haben. Also ist das kulturelle Aneignung, also ist das schlecht? nur wenn du westlicher SJW bist, sonst ist das völlig in Ordnung. Ja. Sorry. Also ich habe in meiner Masterarbeit über Kulturtransfer, das ist genau die Theorie, geschrieben und jede richtige interkulturelle Kulturhistoriker sagt, kulturelle Aneignung, Kulturtransfer ist gut. Das sorgt für mehr kulturelle Verständigung. Das sorgt dafür, dass die Leute sich mehr verstehen. Das sorgt für friedlichere Welt, weil wenn man sich mehr versteht, dann will man weniger Krieg gegeneinander machen. Und Frankreich, seitdem wir uns mehr verstehen, machen wir keine Kriege mehr mit gegeneinander. Die Einzigen, die sozusagen damit irgendwie ein Problem haben, sind in meinen Augen wirklich Leute, die ja, vom Denken her Leuten von vor so 80 Jahren näher stehen, als sie wahrscheinlich gerne wollen. Das ist ja eine sinnvolle also, Position. Weil wir das Baguette übernommen haben und den Camembert und so. Ja. Gute Theorie. Ja. Und die Frühlingsrollen, die ja gar nicht aus China oder Vietnam stammen, sondern die wir selber erfunden haben. Naja, Glückskekse kommen auch aus Amerika, also. Ja, oder die Italiener hier im Studentenheim, wo ich wohne, regen sich immer über unsere deutsche Pizza auf, weil das ist überhaupt nicht italienisch. Aber meinte ich zu ihnen, ja, das ist unsere Interpretation der Pizza. Ja, es ist wie Nudeln mit Hasche unsere Bolognese ist. Das ist halt so. Ach ja. Sag mal, Mars, als du da warst, ne, wie waren da denn die Preise so für Essen, für Trinken, Verpflegung? Wie ist da mit Infrastruktur? Also Essen, Trinken, Verpflegung. Gibt's verschiedene Klassen, sage ich jetzt mal. Also man kann in Japan super gut leben, wenn man sich nur von japanischem Fastfood ernährt. Und das ist eigentlich relativ billig. Da kommst du mit 10 Euro für eine Mahlzeit abends kommst du locker weg und bist auch satt und hast auch keinen Pappburger gegessen, sondern einen Japanese Curry oder eine große Schüssel Nudelsuppe mit Fleisch oder hier so Teigtaschen, Gyozas. Da kannst du relativ günstig leben. Du kannst natürlich auch jeden Tag irgendwie essen gehen, Kaiseki mit mehreren Gängen und so. Da zahlst du dann richtig Geld für. Aber ich sag mal, wenn du dich halt beschränkst ein bisschen und halt nicht jeden Tag in ein teures Restaurant gehen musst, kannst du in Japan relativ günstig rumkommen. Weil es gibt unheimlich viel Streetfood. Und also nicht wirklich Streetfood, weil der Japaner nicht auf der Straße isst. Das finden die nicht so toll. Aber es gibt unheimlich viel halt Sachen, wo man sich kurz hinsetzen kann, um was zu essen und das auch nicht so teuer ist. So. Anders ist es mit Hotels. Hotels sind natürlich in der Gegend Tokio, Kyoto, das sind Touristenregionen, sind natürlich teuer. Da muss man dann schon wirklich in den sauren Apfel beißen und in so einem von diesen Sarghotels unterkommen, wenn man wirklich günstig fahren will. oder ein bisschen außerhalb halt der touristischen Regionen unterkommen. Das ja, ist oder, eigentlich. Ja? Oder so Business-Hotels. Ich habe einen Bekannten, der ist durch Japan gereist und hat irgendwie 80 Tage in Japan halt ist hin und her gefahren und alles und hat, wie viel hat er ausgegeben? 7.000 Euro nur. Da sehen wir sie auch. Für 80 Tage ist das super eigentlich. Muss ja. Ich schon sagen. Und was Infrastruktur angeht, ist halt Wahnsinn. Das kannst du überhaupt nicht mit hier vergleichen. Also es gibt ein unglaubliches U-Bahn-Netz allein in Tokio und du brauchst nur eine Karte. Du hast so eine Karte, die lädst du auf. So eine Magnetkarte, die ziehst du über den Eingang der U-Bahn, wenn du einsteigst, und du ziehst da am Ausgang wieder über den Automaten und es wird automatisch abgebucht. Also kein Generve mit irgendwie Fahrkarten, welche brauche ich denn und dem ganzen Scheiß. Das kannst du super einfach regeln. Du kannst mit der Karte auch durchaus dann im Bahnhof oder um den Bahnhof rum sogar einen Kaffee kaufen oder eine Brezel oder was auch immer, worauf du gerade Bock hast. Das ist super easy. Das System funktioniert wie am Schnürchen. Also es gibt eigentlich keine Verspätungen, es gibt keine Ausfälle. All diesen Kram, den man von deutschen Nahverkehrs- und Verkehrsmitteln kennt, gibt es da einfach nicht. Also ist mir nicht untergekommen und ist auch, es wird kolportiert, dass man in Japan, wenn man sich wegen dem zu spät kommen bei der Arbeit entschuldigen muss und dafür die Bahn verantwortlich machen will, dann braucht man einen Zettel von der Bahn, wo drauf steht, dass der Zug wirklich Verspätung hatte. Und wenn man da hinfährt und gerne Zug fahren will, dann gibt es in Deutschland schon die Möglichkeit, sich so einen Japan Rail Pass zu besorgen. Mit dem kann man sehr günstig halt auch die überregionalen Züge, auch den Bullet Train in Shinkansen benutzen. Die kann man hier vor Ort buchen, nicht in Japan, da kann man das nicht buchen, ist auch nur für Touristen. Kann man hier bei den japanischen Fremdenverkehrszentralen buchen. Ne? Würde ich auch jedem empfehlen, der da ein bisschen Zug fahren will. Haben wir auch gemacht für den Trip nach Kyoto. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ne? Es gibt ja mittlerweile auch Railpässe für zum Beispiel nur die Tokio-Region oder auch für nur den Osten Japans oder nur den Westen Japans. Also je nachdem, wo jemand halt hin will, das ist das Interessante. Weil früher war es so, da konnte man nur Dinge für ganz Japan kaufen und jetzt kann man halt auch für Tokio kaufen. Wobei das halt in Tokio selber, was meinte eine von Japan Reisen Plus, meinte da irgendwie, das ist problematischer, weil ja die U-Bahn und so, die sind ja nicht mit drin. Das ist ja nur die Staatsbahn, nur die JR, die bei diesem Railpass drin ist. Ja, aber dann ist es relativ unsinnig, sich den für Tokio selber zu kaufen. Weil man kann nicht nur mit JR da rumfahren. Das ist. Da. Ja, die haben ja nur drei. Die haben ja nur ihre drei Linien in der Innenstadt. Das ist ja das. Und wie gesagt, diese Suica-Card, wie die sich nennt, das ist wirklich. Das ist so unkompliziert. Selbst also. Und ich muss auch sagen, wenn man dann irgendwo steht und guckt sich auf dem Fahrplan irgendwas an, das ist ja auch alles, in Tokio ist alles mit europäischen Buchstaben und so. Und man steht da mehr als eine Minute, dann kommt garantiert ein Japaner und fragt einen auf Englisch, ob er einem helfen kann oder ob man was sucht oder ähnliches. Die haben doch diese lustigen Automaten, wo wenn man auf Hilfe drückt, dann jemand aus der Wand rauskommt. Moment, was? Da kommt, da, was? Ja, die haben die teilweise die größten Bahnhöfen die Station so gebaut, dass sie die sozusagen die Servicezentrale direkt hinter den Automaten ist. Und das heißt, wenn dann sozusagen Hilfe gedrückt wird, braucht er nur durch so eine verdecktes Fenster sozusagen hochklappen und dann kann er der Person gleich persönlich helfen und direkt am Automaten. Okay, okay. Da hier das Bild, was da gerade eingeblendet ist, Smoking on the street is prohibited, Rauchen auf der Straße ist verboten. Was passiert denn, wenn man auf der Straße raucht? So, was passiert denn da mit einem? Kommt da ein Polizist vorbei und sagt so, Moment, nein, nein, nein? Oder wird man da von anderen Leuten angesprochen, die da gerade laufen und so? Wie ist das da? Naja, ich war halt so... Ich habe es nicht gemacht, weil ich gehe nicht in ein fremdes Land und übertrete da Regeln. Was soll der Scheiß? Was? Ich halte mich dran, das wenn die. Was du bist? Außerdem nicht die BBC-Reporterin, die mal eben frech Leute gefilmt hat in Kakubunji, wie wie das heißt, und sich dann auch noch aufgeregt hat, dass die Polizei sie abgeführt hat, weil sie sich gegen Artikel 13 der verstoßen hat, wonach keine einfach Aufnahmen von Privatpersonen gemacht werden können, ohne dass sie dazu zustimmen, auch nicht in der Öffentlichkeit. So bist du nicht. Nee, aber es gibt halt fürs Rauchen, es gibt Läden, von denen stehen Aschenbecher, da darf man rauchen, auch auf der Straße. Also wenn da ein Aschenbecher steht, dann ist das sozusagen das Signal, hier darfst du rauchen, aber geh bloß nicht von hier weg. Und es gibt so Rauchsalons praktisch, die gehören Zigarettenmarken. Und das ist einfach ein Raum mit einer Abzugsanlage und einer netten jungen Dame, die einem irgendwie eine Zigarette von der Marke anbietet und Bildern an der Wand irgendwie. Und da kann man rauchen. Aber da gibt es keine Getränke oder so, es ist keine Kneipe oder so. Es ist einfach nur ein Raum, in dem man von der Straße reingehen kann, eine Qualm und dann wieder rausgehen kann. Himmlisch. Ja, ne? Ich glaube, ich warte doch aus. Habe ich mir gedacht, dass dir das Detail gefallen wird, Chris. Ja, das ist gut. Na ja, nee, Gott, das ist doch gut für alle. Aber da muss doch die Luft, so ich mir das vorstelle, schon irgendwie, ist die da versmogter als hier in den Großstädten? Ich kann mir vorstellen, dass da mehr Autos fahren, oder? Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es da jetzt schlechtere Luft hätte als in Frankfurt oder so. Überhaupt nicht. Okay. Also Autos, also wenn möchtest du durch eine Innenstadt wie Tokio auf einer zweispurigen Autobahn fahren? Nein. Nein, da sind die nämlich nicht. Oh, also, okay. Also, das ist auch. Ich. Bitte. Sagt ja, ist ja Absicht alles, dass sie die wollen nicht, dass die Leute mit dem Auto reinfahren und Fahrgäste jeden Tag. Hm, okay. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass Tokio mit Autos überfüllt wäre oder so. Also, es ist wirklich, es funktioniert. Ja? Es ist nicht, dass da jetzt ständig Stop and Go wäre überall oder sowas. Das ist gar nicht der Fall gewesen. Hat mich auch schwer begeistert, dass das so, ja, auch so alles so lässig geht. Ja? Was bei uns hier im Chat fragt jemand, warum bist du denn überhaupt nach Japan gefahren? So, wieso? Boah, da kamen ein paar Sachen zusammen. Also meine Eltern haben eine kleine Erbschaft gemacht und haben halt gesagt, hier, wollt ihr nicht mal irgendwie, sollen wir euch mal eine Reise irgendwie sponsern? Und dann haben mein Bruder und ich uns angeguckt und haben überlegt, was würden wir denn? Und dann haben wir eigentlich mehr oder weniger gleichzeitig Japan gesagt, weil wenn man schon mal eine große Reise machen kann, und die gesponsert kriegt, dann sagt man ja dann irgendwie, möchte man ja auch irgendwohin was Besonderes erleben. Und was mich an Japan halt fasziniert hat, ist die Andersartigkeit. Also ein Erlebnis, das du halt in einem westlichen Land so nicht kriegst. Ihr sagt gerade eine, diese, von wegen diese Raucher-Shops wären die jugendfreundliche Version des Copyshops. Eigentlich nicht, weil Jugend darf nicht rauchen, soweit ich weiß, dürfen die das mit 20 Nein. rauchen und trinken. Man darf da unter 18, ich meine 18 war es, darf man nicht rein in diese Läden. Also nee. ich hab sogar gelesen, jetzt wollen sie halt das Alter, Japaner werden bisher nur erst mit 20 erwachsen, jetzt wollen sie es auf 18 senken, aber das Verkaufsverbot für Alkohol und für Zigaretten bleibt weiter bei 20, habe ich gelesen in den News vor einem Monat oder so. Weil sie haben ja bisher, wird man ja erst mit 20 erwachsen in Japan, das ist auch das Interessante. Wie ist es denn da eigentlich mit Fernsehen und Radio und Nachrichten? Gibt es da auch so ein öffentlich-rechtliches und wie ist es denn da so? Also es gibt NHK-TV, das ist glaube ich staatlich. Ja. Das gibt es auch im Netz. Mit der besten Propagandasender der Welt, NHK World. Genau, NHK Propaganda, World. Propaganda, also so unironisch, wirklich. Das ist wirklich reine Pro-Japan-Propaganda. Da gibt es zum Beispiel das Japan Railway Magazin und japanische Eisenbahnen sind nach dem Magazin immer top, immer super, selbst wenn es Probleme gibt. Also, Moment mal, aber es gibt keine Probleme mit japanischen Eisenbahnen. Nee, natürlich, aber das wäre so, dass sie dann auch wirklich das machen mit Werbung so für touristische, jetzt dieser neueste Touristenzug und so und bucht ihn und so, also wirklich. Und das auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Naja, das ist ja NHK World, das ist ja nicht für die Japaner, das ist ja für den Rest der Welt und da läuft ja alles, da laufen Kochshows, da laufen Kultursachen, da läuft hier dieses It's Cool Japan, wo Ausländer erzählen, warum sie Japan so toll finden, also ich gucke das relativ gerne, muss ich sagen. Ja, ich gucke es auch gern. Ich gucke es auch genau. Muss halt, es ist so wie die deutsche Welle. Es ist halt. Und der Rest vom japanischen. Okay, der Rest vom japanischen Fernsehen ist völliger Irrsinn. Also das ist wirklich so, wie es in Lost in Translation zum Beispiel dargestellt wird. Ja? Also völlig überdreht, ständig mit Jingles und eingeblendet und Bild im Bild und Reaktionen und also das habe ich jetzt leider hier nicht vorbereitet. Das hätte ich eigentlich auch nochmal, vielleicht lade ich es nochmal so als Nachtrag hoch. Ich habe einen Teil aus einer Fernsehsendung mitgeschnitten, wo halt so eine Gruppe, so eine Boyband irgendwie verschiedene Fastfood-Gerichte testen und bewerten musste. Und die wurden wiederum beobachtet von Moderatoren und die haben dann kommentiert, was diese Boyband gemacht hat und die Boyband hatte, das war so. Und das Erste, was ich gesehen habe, als ich den Fernseher eingeschaltet habe im Hotel, waren Frauen, die ihre Babys als Sushi verkleidet hatten. Und dann einen Wettbewerb gemacht haben, wer sein Kind am besten als Sushi verkleidet hat. Ja. Völlig irrsinnig. Also auf YouTube habe ich gestern gesehen, wo sie AKP-48-Mitglieder auf ihre Englischkenntnisse überprüft haben. Also überprüft im Sinne von, die mussten halt Guam und Tomato richtig aussprechen. Hey, da hat jemand im Chat noch gefragt gehabt, was ist eigentlich mit Fukushima? Ist das dort noch ein Thema? Also ich war 2013 da, war das natürlich noch ein Thema, aber vor allem war das ein Thema für Leute, die hier Europäer, die uns halt gefragt haben, wollt ihr wirklich da hinfahren? Was ist mit Fukushima und so? Da vor Ort habe ich es eigentlich überhaupt nicht mitgekriegt. Und weil wir ja eben über NHK World gesprochen haben, da gibt es dann öfter dann auch mal wieder Sendungen, wo dann gezeigt wird, was gerade in den Regionen da los ist. Es gibt sehr viel über dieses Dokumentationen über das Erdbeben, über die Tsunami-Geschichte und halt über die Entwicklungen danach. Aber es geht dann meistens eher um Menschen und weniger um jetzt die Gefahren der Atomkraft oder sowas. Okay. Und diese seltsamen Shows, war das bei NHK One dann oder bei einem anderen Sender? Das waren kommerzielle Sender. Es gibt ja da dann also hunderte Sender, sage ich einfach mal vorsichtig. Da. Also du kannst auch da super deine Zeit mit Fernsehen verbringen. Du wirst das nicht müde werden, auch wenn du die Sprache nicht sprichst, weil es so irre ist. Auch die Werbung ist irre. Das ist wirklich ganz anders als hier. Ich hab mir ja mal vor einiger Zeit einen Spaß gemacht, über einen VPN mal ein japanisches Radio anzuhören. Und ich war überrascht, dass, also ich habe mir dann einige Radiosender angehört. Und zum einen haben die ja Talkradio, wie in Amerika auch, kennt man ja Talkradio, reden die ganze Zeit über AM und so. Und dann versteht man halt nur nichts. Und dann haben sie auch noch das normale Popradio, wie wir es kennen. Aber da dachte ich, als ich zum Beispiel, ich habe mir J-Wave angehört von einem, das ist von einem Moderator, der ist lustigerweise auch Sascha, der ist lustigerweise aus Hessen ursprünglich, der moderiert seit Jahren in Japan. Und da dachte ich bei der Sendung, also eigentlich, wo ist das Popradio? Die haben da die Hälfte der Zeit nur geredet miteinander und dann mal einmal ein Lied gespielt und dann Werbung gespielt und irgendwann zwischendrin kamen auch mal Nachrichten, so ganz, wo man sich dachte, hä, wieso kommen jetzt Nachrichten? Und 20 nach mal Verkehrsfunk und so. Aber da dachte ich auch, die haben das Radio ist dort, also so würde man bei uns hier kein Radio machen. Ja, man sieht, dass auch deutsche Qualitätsprodukte in Japan durchaus beliebt sind hier auf dem Bild. Aber was ich viel faszinierender eigentlich finde, als diesen absolut irre erhaltenen VW-Bus, finde ich, dass diese Garage aussieht, als könnte man da vom Boden essen. Das ist auch wieder so typisch Japan. Selbst das sieht aus wie ein Modell. Das sieht aus wie so ein Modellfoto, okay? Das sieht nicht echt aus. Ist aber echt. Kann ich bezeugen, habe ich selber aufgenommen. Ich glaube, du kannst nicht nur von der Garage, ich glaube, du kannst auch von der Straße essen, oder? Die ist in ja den meisten sauber. Fällen schon, ja. Also diese Sauberkeit ist auch sowas. Früher hieß es ja immer, Deutschland ist so sauber. Das ist ja leider seit längerem vorbei. Aber selbst wenn du aus einem sauberen Deutschland, wie vor, sagen wir mal, 15 Jahren, nach Japan gekommen wärst du immer noch umgefallen, weil Die sind so diszipliniert. Es gibt da keinen. Also selbst, es gibt auch nicht diese hässlichen Kaugummi-Kleckser auf dem Gehweg, die hier überall sind. Es gibt keine Kippen, die da liegen. Es gibt keine Aufkleber von irgendwelchen linksradikalen Organisationen, die wieder mal meinten, die ganzen Laternenpfähle zu kleben zu müssen. Okay. Apropos linksradikal, ich hab einen Aufmarsch von Rechtsradikalen gesehen, als ich in Japan war. Das waren drei schwarze Autos mit irgendwelchen Symbolen halt drauf und irgendeinem Lautsprecherkram, ziemlich laut und Musik. Und alle haben es einfach ignoriert. Niemand hat auch nur in die Richtung geguckt von diesen Leuten. Die sind da auf und ab gefahren in Roppongi, die Straße, und die Leute haben alle so, ich ignoriere es, ich sehe die gar nicht. Ja. Kann nicht sein. Die können doch nicht alle so erwachsen sein. Nein, nein, glaube ich nicht, nein. Wenn es nach Arte geht, nein. Apropos Straße und Sauberkeit, wie ist es da mit Obdachlosen? Ich habe Obdachlose gesehen in den Parks. Also es gab schon Leute, die da auf Bänken geschlafen haben und so. Das ist sicherlich dadurch allein, dass das halt in Tokio Wohnraum unsagbar teuer ist. Denke ich, wird es dadurch einfach viele Leute geben, die Wohnungen verlieren und dann irgendwie in Obdachlosigkeit gezwungen werden. Aber das war auch sehr organisiert. Also selbst die Obdachlosenquartiere sozusagen, die hatten um ihre Bank rum aufgeräumt und alles ordentlich hingestellt. Aber kann es da so viele geben? Ich meine, ja, in Tokio und so ist es sehr teuer, aber in sehr vielen ländlichen Regionen in Japan stehen sehr viele Gebäude leer. Also aber da sind dann wahrscheinlich auch keine Jobs, oder? Ja, das stimmt, aber ich meine, theoretisch kannst du da für ein paar Yen wohnen, also weil einfach ja auch die froh sind, wenn überhaupt noch irgendwer in der Stadt ist. Weil die in Tokio und so alle jungen Leute ziehen nach Tokio, nach Osaka und so. Von denen, die es noch gibt, die haben ja ein Geburtenproblem, das sie nicht durch Einwanderung lösen wollen. Sie halt später dann mit mehr Robotern arbeiten. Und dann werden irgendwann die Roboter wahrscheinlich gegen uns revoltieren und so. Und wir wissen alle, wie es dann endet. Das sieht man alles in den Animes. Aber lest Animes, dann wisst ihr Bescheid. Animes kann man nicht lesen, OPEX, die kann man nur schauen. Ey, aber das sieht wirklich schön aus. Ja, das Faszinierende ist, dass die Stadt halt nicht aufhört. Ja? Du guckst aus dem Fenster über die nächtliche Stadt und sie hört einfach nicht auf. Also bei uns ist ja dann schon irgendwo Stadtrand vielleicht zu sehen. Oder es gibt keinen Stadtrand. Es endet einfach nicht. Ja, gut, du hättest nach Osten gucken können. Da ist dann die Bucht und dahinter ist dann Shiba. Da ist dann schon wieder Stadt. Das ist im Osten anscheinend. Also das ist alles aus meinem Hotelfenster in Shinjuku fotografiert hier. Das ist der direkte Blick aus meinem Hotelfenster sozusagen gewesen. Ne? Mit dem Turm davor. War kein billiges Hotel, aber das haben wir uns halt dann auch mal geleistet. Dachten wir dann auch, komm, muss man auch mal in einem guten Hotel wohnen. Und so sieht's bei Tag aus. Und hier ist nochmal so eine Talaufnahme. Ja. Es ist einfach ein Meer aus Häusern und auch relativ chaotisch. Also es ist nicht so geordnet wie bei uns, sondern dadurch, dass so wenig Platz ist, wird halt das kleinste bisschen wird bebaut. Und wenn das Haus noch so schmal und kurz und dann halt ein Stück höher und Hauptsache, man kann da wohnen. Ja, da, wo sie bauen dürfen. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn man sich Google Maps anguckt, sieht man riesige Parks in Tokio. Also es ist, sie haben dann auch richtig Stadtteile, die sie leer lassen. Ja, aber sonst wäre das ja auch, glaube ich, nicht zu ertragen. Also das... Das glaube ich auch. Ja, das stimmt. Warte mal, sind das da Essensstäbchen? Ja. Ja. Was für ein Kaffee. Damit sie den Kaffee trinken können. Nimmst du die Kaffeetasse mit einem Stäbchen so? Naja, für das den war, Kuchen. War mein Frühstück irgendwie am zweiten Tag und rechts dieses Runde dachte ich so, ja, das wird irgendwie so mit was Leckerem gefüllt sein und beiß so rein und denk, erwarte was Süßes und zwar warmer Schmelzkäse drin. Geil. Ja, das passt auch ganz gut zu dem nächsten Ding. So, was war das Seltsamste, was du in Japan gegessen hast? So von Süßigkeiten, von herzhaftem Essen, von Getränken her auch so. Was war das Seltsamste? Seltsamste? Also ich habe ein Schneckenragout in Form einer Bombe gegessen. Ich glaube, da gibt es auch, ich weiß nicht, ob ich hier ein Foto dabei habe. Was? Also wirklich, das war ein Schneckengehäuse. Da drin war dieses Schneckenragout und davor war eine Zündschnur gelegt praktisch. Und dann kam jemand und hat mir die Zündschnur angezündet und hat es kurz Puff gemacht. Und das war aber auch in einem Ninja-Restaurant. Was? Ich dachte, ja. Ninja-Restaurant hättest du anfangen sollen. Also, nee, da kommen auch später noch Bilder, wenn wir so weit kommen. Das ist aber super. Also, ich habe ja gedacht, das ist so Touristenfalle, aber ich fand es trotzdem so lustig, dass ich uns von hier aus schon einen Tisch gebucht habe. Und ich muss sagen, es war das beste Essen, was ich während der ganzen Reise gegessen habe da. Und, also, du wirst dann da reingeführt in so einen Raum, in so einen dunklen Raum. Und da steht dann nur der Empfangstyp, der klingelt dann. Dann kommt ein Ninja angelaufen, der nimmt dich mit durch den Gang. Und in dem Gang fließt ein Fluss. Und dann muss er erst die Brücke hochklappen, damit du da drüber kommst und so. Und dann führt er dich in so eine kleine, wie eine Hütte, in der du dann sitzt. Zwischen den Gängen kommt der Ninja-Magier und zeigt Zauberkunststücke und so. Es war grandios. Ja. Also, wir hatten richtig viel Spaß und das Essen war fantastisch. Und das Bild hier ist halt auch so ein wiederkehrendes Thema. Halt so Piktogramme. Piktogramme in Japan sind so lustig und die benutzen so viele davon und so abgefahren ist wie hier halt der Typ mit dem Hut. Also. Naja, was heißt das Schild? Ich glaube, das heißt irgendwie, dass ein Kind nicht halt reingehen soll in den aufs Gleis gehen soll, wenn halt, weil da ja alle paar Minuten zukommt, sondern halt der liebe JR-Mann holt dir halt die mit so einem übergroßen Stab so. Ja. Und dann gibt's, was halt auch allgegenwärtig sind diese Automaten für Getränke. Die gibt's alle 2 Meter. Der hier ist besonders lustig, weil das ist halt hier so ein großer Screen. So ein Touchscreen und der ist, müsst ihr euch halt komplett überdreht, animiert, Musik spielend und was weiß ich vorstellen. Und es gibt, seht ihr ja hier, 30 verschiedene Getränke. Vor allem sind die total geil auf so Kaffee. Kaffee mit Milch, Kaffee mit irgendwas, diese, wie es jetzt bei uns inzwischen auch gibt. Diese Kaffeedrinks, wie die verrückten. Ich verstehe das auch. Ich meine, im Sommer haben die ja teilweise 30, 40 Grad am Tag Temperaturen. Also ich war im Frühling. Die haben ja auch keine großen Taschen, also die gehen ja nur mit den kleinen Aktentaschen überall hin, also die können ja auch nicht gern große Flaschen damit haben. Ich war im Frühling da und es war fantastisch, also Ende April, Anfang Mai in der sogenannten Golden Week, das ist so eine Feiertagswoche, wo viele Japaner halt viel frei haben. Ja. Und es war eigentlich bis auf den letzten und vorletzten Tag war es immer sonnig und 20 bis 25 Grad, also perfektes Wetter für einen Urlaub. Ja. Super. Und ja. Derzeit schneit es dort ein bisschen mehr. Also es gab irgendwie vor richtig Schnee, der liegen geblieben ist. Da sind mal die Züge nicht pünktlich gekommen. Ja, aber ich selbst dann sind die wahrscheinlich noch deutlich pünktlicher als die Deutsche Bahn. Ja, aber es ist teilweise wirklich ein Nachrichtenwert, wenn dort mal eben für ein paar Stunden mal ein Zug entgleist. Also der ist 2013 ein Zug entgleist in Kawasaki. Und das hat einen Tag gedauert, dann war der Zug weggeräumt, der entgleiste Zug. Das war Hauptnachrichten an dem Tag irgendwie mit 24.000 Reisende halt auf der Strecke halt Probleme hatten. Ja, eigentlich bin ich ja gar nicht so ein... Was? Entschuldigung. Ah, Ghibli. Was bei Ghibli? Genau, eigentlich bin ich ja gar nicht so ein Anime-Manga, ja, also so ein Fan oder wie auch immer, aber es gibt halt natürlich Sachen, die ich mag, unter anderem halt die Sachen von Studio Ghibli, von Hayao Miyazaki. Und deswegen habe ich auch hier vor Ort in Deutschland bei der japanischen Fremdenverkehrszentrale ein Ticket für das Museum gebucht, weil du kriegst die Tickets, also da steht dann auch drauf, du musst um 12 Uhr da sein und hast so viel Zeit und solche Sachen. Also die Tickets sind sehr begehrt und da vor Ort sich eins zu besorgen, ist gar nicht so einfach. Also wer das sehen will, und ich kann es jedem nur empfehlen, wer das sehen will, sollte auf jeden Fall hier schon ein Ticket dafür buchen. Es gibt von mir keine Fotos von drinnen, weil man drinnen nicht fotografieren darf. Das hat Hayao Miyazaki selber so verfügt. Man soll das praktisch erfahren und nicht irgendwie über Bilder schon wissen, was da passiert. Es gibt einen Museumskatalog mit Bildern drin, den kann man kaufen, aber drinnen darf man nicht fotografieren. Also gibt es hier von mir auch nur ein bisschen was von außen. Hier sitzt der Totoro in seiner Empfangsbox praktisch am Eingang. Also du willst uns auch gar nicht verraten, was da drin ist? Da drin sind verschiedene Sachen. Also erstens gibt es ein Kino, wo du einen von, ich glaube, 6 verschiedenen Kurzfilmen sehen kannst. Zufällig ausgewählt, also du hast keinen Einfluss darauf, welchen du siehst. Und diese Kurzfilme gibt es nur dort, sonst nirgendwo. Die gibt es nicht auf Video, die gibt es nicht auf YouTube, die gibt es gar nicht, die gibt es nur da. Und ich habe auch genau den gekriegt, den ich sehen wollte. Also so ein Glück muss man erstmal haben. Das war irgendwie so ein Standardspruch von mir und meinem Bruder, weil wir haben bei so vielen Sachen so viel Glück gehabt. Ne? War super. Ne? Hier sind die Suitballs aus Chihiro. Wow. Ja, die alle Kompaito mögen. Ja, und dann kannst du halt oben aufs Dach, auf dem Dach vom Museum steht halt dieser Roboter aus Laputa. Jetzt müsste es hier nochmal weitergehen, jetzt hängt irgendwie. War das gerade Spanisch, Laputa? Nee. Ja, Laputa ist einer der Filme. Das wandelnde Schloss hieß es bei uns. Ah nee, das Schloss im Himmel ist es. Das Schloss im Himmel, genau. Ja. Noch ein paar Details und dann gibt es halt das Strawberry Head Café, was, wenn ihr da seid, Pflicht ist. Also hier heißt es auch wieder anstellen. Also wir haben, glaube ich, eine Dreiviertelstunde gewartet, bis wir einen Platz gekriegt haben. Aber das lohnt sich so verdammt nochmal. Das Essen ist da so gut. Weil der Miyazaki hat irgendwie gesagt, er will da halt echtes Essen, er will nur Bio und er will nur richtige Sachen, hat einfach eine arbeitslose Frau eingestellt, die gut kochen konnte. Und ja. So funktioniert es halt. Und es gibt den absolut fucking allerbesten Erdbeerkuchen der Welt. Japanische Erdbeeren sind sowieso, ich komme aus einem Dorf, das sich rühmt, ein Erdbeerdorf zu sein. Und die japanischen Erdbeeren sind so hammergut. Unglaublich. Und es gibt, das heißt, du hast einen Christmas Cake außerhalb von Weihnachten gegessen. Skandal. Tja. Da ist jeden Tag Weihnachten. Ja. Hey, Drinks sehen gut aus. Was ist das? Ja, was ist das? Das sind 2 antialkoholische Cocktails. Einfach. Es gibt da ganz viele abgefahrene Sachen halt. Ja. Ich weiß nicht mal mehr, wonach das genau geschmeckt hat, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber. Und das Bier war auch so ein Bio-Bier, das war auch. Oh. Bier können die Japaner, haben sie von den Deutschen gut gelernt, muss man sagen. Und wenn man mir was richtig Gutes tun will, besorgt man mir eine Dose Suntory Premium Malts Bier. Das ist der Hammer. Gibt's in Europa, kann man in London bestellen für, ich glaube, das letzte Mal, als ich geguckt habe, waren es 6 Euro für einen halben Liter. Also pervers teuer, also in Europa. In München kannst du es in einigen Spezialläden für Japan-Sachen kaufen, aber da ist es auch wirklich dann 5, 6 Euro pro Dose. Also das ist... Ja, das Ding ist, wenn du hier in Deutschland in einem japanischen Restaurant oder so dein Kirin trinkst oder Asahi, das ist in Deutschland gebraut. Also die sind, das sind Lizenzen. Das Problem ist, es darf auch gar nicht importiert, es darf außerhalb von diesen Läden, es darf sozusagen gar nicht in großen Mengen importiert werden. Es gibt sehr starke Importverbote für viele Sachen. Hier in Salzburg haben sie jetzt Kirschbäume, japanische Kirschbäume gebaut, bezahlt von der Stadt Kawasaki, also Partnerstadt. Die stammen aber nicht aus Japan original, die stammen aus Südengland, weil die EU verbietet es zum Beispiel, Kirschblütenbäume nach Europa zu importieren. Warum auch immer. Da haben sie dann halt uralte Zöglinge in Südengland gefunden und haben die dann zu uns gebracht. wiederum Zöglinge davon, also. Ja, muss man schnell machen, weil so lange geht das ja dann auch nicht mehr, wenn die Engländer erstmal raus sind, ne? Ja. Das hier ist so ein Park. Ja, wir haben sie ja schon. Wir haben sie ja schon, die Bäume. Das ist so ein Parken angrenzender an dieses Ghibli-Museum. Das steht halt da in so einem großen Park mit auch wieder mit Schreinen und mit dem üblichen japanischen Zutaten hier wie Kois. Richtig füttern? Also man darf die nicht angeln. No shit. Vor allem, das ist doch einfach dieses Bait-Meme, oder? Jedes Schild hat eine Geschichte. Lacht nicht. Lacht nicht. Warum ist das X hinter den Tieren? Das verstehe ich nicht. Aber das Lustige ist, genau hier, wo ich das Foto gemacht habe, stand ein Japaner daneben und hat locker Brotkrumen ins Wasser geschmissen. Also manchmal übertreten die auch die Vorschriften, wenn es ihnen passt. Naja, war das, die haben viele Vorschriften? Vor allem ist es ja so, die müssen ja diese Schilder aufstellen, weil wenn es dann nicht stimmen würde, dann wäre es ja einfach erlaubt, dort zu fischen. Wahrscheinlich. So von deren Logik her. Wie war das? Regeln sind halt da, um gebrochen zu werden. So ein bisschen. Immer so ein bisschen. So. Nicht zu viel, aber so ein bisschen. Und hier haben wir das, was ich vorhin gesagt habe. Also in dem Park gibt es auch einen Schrein für eine Katzengeist oder Katzengottheit oder wie auch immer. Und da waren auch Leute, die da praktisch ihre religiösen Bräuche verrichtet haben an dem Schrein, an einem ganz normalen Tag, in einem ganz normalen Park in der Stadt. Ja. Sind das da ganz gefährliche Statuen, weil sie so hinterm so Käfig sind? So. Nee, das ist damit dämliche Ausländer, die nicht anfassen, wahrscheinlich. Ne? So, keine Ahnung. Baka-Gai-Jin. Oder noch schlimmer, mitnehmen. Oh. Die Japaner würden sie nicht mitnehmen, aber vor ein paar Jahren gab es in den News, da haben sie ein paar Amerikaner, weil die haben es gewagt, in Shibuya Graffiti an eine Wand zu sprühen. Das macht man aber auch. Also von nicht. Wegen. Nee, macht man auch nicht, aber von wegen, man wird nur wegen Film von sich ermordet habenden in irgendwelchen Wäldern rausgeworfen aus Japan. Nee, im Zweifelsfall kannst du auch mit Graffiti das schon schaffen. Das ist aber auch so eine Sache, was zu dem Sauber und so dazu zählt. Es gibt eigentlich keine Graffiti in Japan. Und schon gar nicht so billige Tags, wie sie hier überall dran geschmiert sind. Also das. Ja. Und in diesem Park, in dem wir uns hier gerade befinden, gibt es auch keine Mülleimer. Aber gibt es denn eigentlich so irgendwie schon eine blühende Kunstakademie zum Beispiel in Japan oder die Möglichkeit, wo man halt eben schon verschiedene Künste halt trainieren kann und lernen kann? So. Ja, natürlich gibt es sowas. Also ich war jetzt nicht in einer Akademie oder so, aber ich war zum Beispiel im Museum für zeitgenössische Kunst in Tokio. Mhm. Es gibt unheimlich viele Kunstmuseen und die haben ja auch ihre Kunsthochschulen und so. Das ist ja, ich meine, die haben ja, wie viel sind das? 24 Unis oder so allein in Tokio und davon sind natürlich nicht nur alle STEM, sondern da sind auch sehr viele Geisteswissenschaftler dabei. Also, und selbst die STEM, also Waseda ist ja eher STEM-Film, selbst die haben ihren Kulturbereich, die haben Orchester und alles dann immer auch. Also, das ist ja auch mehr. Die Japaner haben ja auch mehr so eine ganzheitliche Ausbildung, also nicht ganzheitlich im Sinne von STEM-Leute müssen Gender Studies studieren, sondern halt auch jemand, der STEM macht, ist häufig, hat häufig auch kreative Interessen, künstlerische Interessen und kombiniert das dann. Okay, gut. Was sind das da? Was war das da? Das davor, das ist einfach ein Ornament an einem Gebäude. Ein Pfau offensichtlich in der Mitte. Drachen rechts und links. Also hat mir einfach gefallen, deswegen habe ich es fotografiert. Und hier sind auch nochmal die Oberleitungen. Das ist ja auch sowas, was da überall. Ich habe mir das so zusammengereimt, dass das wegen der Erdbeben halt alles oberirdisch läuft. Das einfach leichter zu reparieren. Genau, es wäre ja ein Riesenaufwand, wenn man halt nach jedem Erdbeben irgendwie alles aufgraben müsste, um die Leitungen zu reparieren. Und dadurch ist halt dieses unglaubliche Wirrwarr. Ja, es geht ja nicht nur ums Aufgraben, es geht auch allein darum, dass es natürlich da oben viel leichter zu löschen ist, als wenn du irgendeinen Kabelbrand unter der Erde hast. Mhm. Weil du ja auch die, du hast ja im Erdgrund hast du ja schon Gasleitungen und all sowas drin und wenn sich dann irgendwie dann auch neben den Gasleitungen dann die Stromkabel wären und dann kommt Erdbeben und du hast einen Kurzschluss, bumm. Mhm. Ich sehe da so Rikschas, Taxis und Busse und Züge und so, aber gibt es da auch Straßenbahnen in Japan? Ich glaube zwei gibt es in Tokios Umgebung. So okay. Richtig Straßenbahnen wüsste ich also jetzt gibt, auch nicht. Also es gibt die Arakawa-Linie, die geht von Waseda, das ist nördlich von Shinjuku, dann durch den Nordteil, in den Ostteil von Tokio und dann gibt es noch eine weiter außerhalb, aber die Straßenbahnen sind komplett abgeschafft worden zugunsten von, ich meine, du hast 14 U-Bahn-Linien in Tokio, also da brauchst du keine Straßenbahn mehr, wenn alle 10 Meter eine U-Bahn-Einbuchtung ist. Und unzählige Buslinien, also. Und Buslinien auch, ja. Ja, Straßenbahn gibt es nicht mehr. Also Straßenbahn siehst du in Hiroshima, die haben viele Straßenbahnen. Ja, so weit im Süden war ich nicht. Und das ist jetzt auch wieder, ich finde das so lustig, diesen Gegensatz. Ja. Das ist mitten in der Stadt, mitten auch wieder Shinjuku, rechts und links Wolkenkratzer und dann ist da so eine kleine, wie traditionelle Straße mit lauter, hier so gibt es so Fleischspießchen und was weiß ich. Und also es ist dieser Gegensatz zwischen dem Traditionellen und dem Modernen ist da so allgegenwärtig, das finde ich super interessant halt auch und einfach auch toll anzugucken. Ne? Ich meine, gut, hier diese künstlichen Kirschblütendinger ist schon sehr Touri-mäßig, ne? Aber es wirkt zumindest mehr so auch immer noch, dass da auch Leute leben in den Städten. Ich meine, wenn ich hier die Salzburger Innenstadt mir mal angucke, man merkt halt leider auch, dass da wirklich in den Hauptstraßen fast keiner mehr lebt. Dass da ab 21 Uhr ist da alles tot, weil die Touristen sind weg und die Leute, die von den Touristen Geld verdienen und hier wirkt es noch so, als würden halt da auch noch dann wirklich Leute, also normale Japaner sozusagen leben und dass man nicht irgendwie in die Vorstadt, ins Einkaufszentrum mal fahren muss, um dort überhaupt dann Einheimische zu sehen. Und es ist ja auch so, dass passend dazu das Bild jetzt. Also es wird ja auch alles nach oben gebaut. Das sind jetzt hier diese Schilder. Das sind praktisch Schilder für jedes Stockwerk in diesem Haus. Das heißt, es kann jetzt sein, dass da im ersten Stockwerk ist ein Friseur, darüber ist eine Kneipe, dann kommt ein Plattenladen, dann kommt wieder eine Kneipe, dann kommt ein Schönheitssalon und ein Hundesalon und ja, also ist nicht so wie, bei uns ist es ja oft so ein Gebäude, ein Laden, fertig. Ja. Vielleicht im Erdgeschoss oben drüber Wohnungen oder so, aber so wirklich, dass es halt außerhalb von einem Einkaufszentrum jetzt wirklich solche gestapelten Läden gibt es ja bei uns gar nicht. Ja. Das ist auch nochmal so eine Besonderheit einfach, weil halt kein Platz ist. Ja, und die Popkultur ist halt allgegenwärtig, wie man hier sieht. Also nicht nur, dass es da nur jede Menge Spielsalons gibt, wo halt auch noch richtige Arcade-Automaten stehen, nicht nur Glücksspielscheiß wie bei uns, sondern halt richtig, richtig abgefahrenes Zeug. Leider darf man in den Dingern nicht filmen oder fotografieren, weil das halt auch so eine Privatsphärensache ist. Ich hätte allein gerne mal eine Tonaufnahme gemacht, weil der unheimliche Lärm, der in diesen Pachinko-Läden, also das, man muss sich vorstellen, das ist so ein bisschen wie Flippern und da stehen 100 Maschinen und an 80 von den Maschinen sitzt jemand und spielt und die machen alle Krach, die Maschinen wie Flipper. Das kann man sich kaum vorstellen, wenn die Türe von so einem Ding aufgeht und man geht gerade dran vorbei, kriegt man einen Hörsturz. Oder das hier ist so eine Karaoke-Bar. Dieses Ding, dieser Nico ist ja nicht ein Ball, das ist ja nicht ein Ball, das ist ja quasi 200 Eisenkugeln, die irgendwie dann runterfallen und die dann in bestimmte Behältnisse fallen müssen, um Punkte zu kriegen. Ein Krach, ohrenbetäubend. Das sind jetzt alles hier so Eindrücke aus dem abendlichen Shinjuku. Das ist aber auch echt ein hübscher Brunnen, dieses Brunnending. Mhm. Ja. Und das hier sind Yakitori. Yakitori. Übersetzung, also gebratene Hühnchenspieße sind das. Ja, nicht nur Hühnchen, also, das kann alles Mögliche sein. Also man kann hier das mit Hühnchen kriegen, das hier ist mit Zitronengras vorne das. Ja, also wenn es Yakitori ist, muss es mit Hühnchen sein, weil Tori ist japanisch für Hühnchen und Yaki ist halt gebraten. Ich habe das eher so als allgemein Begriff. Hier, das sind zum Beispiel mit Hackfleisch gefüllte Pilze am Spieß. Auch eine feine Sache. Hier mit Speck umwickelte Spargelspitzen. Sag mal, wenn das kein Geheimnis ist, wie viel kostet so eine Mahlzeit? Ich will nichts Falsches sagen, aber das war schon, also da kostet so ein Spieß, hat glaube ich schon so, ich weiß es nicht, 4-5 Euro für einen Spieß oder so. Also günstig war es nicht. Wenn du in ein richtiges Restaurant gehst, wird es halt auch dann irgendwann teurer. Also, habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Mhm. Oh, hier ist der gute Hachiko, falls den jemand kennt. Das ist ein sehr berühmter Hund, der hier immer an der Stelle auf seinen Besitzer gewartet hat. Und irgendwann ist sein Besitzer gestorben. Und dann hat er weiter da gesessen. Er hat trotzdem jeden Tag noch da gewartet, bis er selber gestorben ist. War das nicht ein Urban Myth? So, nein. Ist keine Urban Myth. Diesen Hund gab's echt. Diesen Hund gab's wirklich, ja. Ist sogar verfilmt worden mit dem doofen Richard Gere. Boah, hier, Mars, ganz wichtige Frage. Hast du in Japan ganz viele Shibas gesehen? Nö. Nö? Toll, jetzt bin ich nicht wirklich. Also, überhaupt wenig Hunde, wenig, weil die Leute halt einfach keinen Platz dafür haben. Deswegen gibt es da ja so Sachen wie Katzencafés und so, damit die Leute sich auch mal irgendwie ein Haustier mieten können für einen Moment. Aber nee, ich habe nicht wirklich Shibas gesehen. Ich glaube, in der Innenstadt von Tokio, ich glaube, da würden Hunde auch wahnsinnig werden, oder? Ich habe schon Hunde da gesehen. Ich habe zum Beispiel eine alte Dame gesehen, die mitten auf der Straße hinter ihrem Hund erstmal aufgewischt hat. Ja, also nicht so wie bei uns, wenn der da irgendwie auf die Fahrbahn kacken würde und da fahren Autos, dass die Leute sagen, ja, Pech gehabt, liegt halt da. Nein, die hat die Autos angehalten, hat sich da hingesetzt und hat den Haufen weggemacht. Ja. Und vor allem die Autos haben angehalten. Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja in Deutschland das zweite Lebensgefährliche. Geh auf eine Straße. Ja. Ja, das ist hier die berühmte Shibuya Crossing. Hat sich ja auch schon mal jeder gesehen. Irgendwo. Das ist ja so ein ganz beliebtes Bild, was Japan angeht. Diese Überquerung von dem Ding. Ich habe es jetzt leider auch nicht als bewegtes Bild, aber es ist so faszinierend. Da stehen irgendwie 1000 Leute an dieser Kreuzung auf den verschiedenen Seiten und es läuft absolut ruhig ab. Keiner rennt, keiner schubst, keiner drängelt und die Leute laufen ja auch gegenläufig. Es funktioniert einfach. Ich weiß nicht, wie sie es genau machen, aber bei uns würde das ausarten. Das würde überhaupt nicht funktionieren. Weil dann würde nämlich noch einer versuchen, drüber zu rennen oder bei Rot drüber zu kommen oder sonst irgendeinen Scheiß, aber das machen die halt nicht. Ich hab eine Theorie, okay? Das ist eigentlich immer nur so ruhig, wenn man hinschaut, okay? Wenn man nicht hinschaut, dann laufen die alle querbeet, alles brennt, alles schlecht so. Ja, aber Moment, nachdem immer irgendwer hinschaut, so viele Touristen, wie mittlerweile dort sind, die liegen jetzt bei 25 Millionen pro Jahr, guckt ja doch immer dann jemand hin. Das heißt, die sind doch immer dann so. Wenn ein Japaner unordentlich über die Straße läuft und niemand schaut hin, läuft er dann wirklich... Vor kurzem gab es da übrigens auch eine Sache, da ist einer echt, das war auch wieder eine News, was in Japan News werden, da ist einer echt, hat es gewagt, über diese Kreuzung rüber zu fahren, während... am Abend. Während was nochmal? Das ist bei mir also, gerade abgeschnitten. Da ist einer mit einem Auto, hat es gewagt, über diese Kreuzung zu fahren, während er Rot hatte. Okay, und was ist mit dem passiert? Sagen wir so, der Polizei den gleich dahinter angehalten und alles und der wird wohl jetzt eine große Strafe erwarten. Kugel in den Kopf, so, und dann alles wieder weiter. Nee, Todesstrafe gibt es nur, wenn du jemanden ermordet hast. Okay. Aber er hat echt, eine Person hat er echt angefahren. Der ist zwar nichts passiert, aber die ist echt angefahren worden da. Oh, krass. Also hey, schauen wir mal. Ja, das ist ja die Bücherei da, ne? Nee, das ist keine Bücherei, das ist die Comic-Abteilung in einem normalen Kaufhaus. Und in den Spezialkaufhäusern wie Mandarake oder so, wo es halt wirklich nur Manga-Scheiß gibt und so, darf man wieder nicht fotografieren. Aber allein das, die Menge hier, die hier steht, ist schon, finde ich, für einen Europäer mindblowing. Ich sehe da Detective Conan. Da rechts ist Detective Conan. Da sind wir so... Dritte Reihe von unten und dann zweite ist der Detective Conan. Das erkenne ich sofort am. Und was haben wir sonst? Was kenne ich sonst? Aber ich war zum Beispiel in Akihabara in dem Mandarake drin. Das sind 7 Stockwerke: Manga, Anime, Actionfiguren, Modelle und so ein Kram. Das kann man sich kaum vorstellen. Das ist also zählen da Mangas so zur Kultur Japans dazu? Wird das ernst genommen oder gelten Mangas halt einfach so als Kinderzeug? Nein. Nee. Das ist ja, Japan hat eine sehr starke grafische Tradition. Du kennst ja sicher zum Beispiel dieses Bild von der Welle, ne? diese Tuschezeichnung und so. Und daraus hat sich halt das entwickelt, praktisch der also, Manga-Teil. Also Manga ist ungefähr, man weiß es nie genau, 40-50% des Literaturmarktes sind Mangas. Es kommt darauf an, ob man halt noch die Light Novels dazu zählt. Das sind halt Romane, wo dann halt auch noch Manga-Zeichnungen dabei sind. 40-50% von allen Sparten. Also Kinder, es gibt Kindergeschichten, aber du kannst auch Kochbücher im Manga-Format kriegen oder Hilfe für Senioren in Manga-Formen. Die haben ja sogar, als Fukushima war, haben sie... als es dann darum ging zu erklären, wie diese Sievert-Werte zu werten sind, weil ja alle Panik hatten von wegen so und so viel 1000 Sievert, haben sie in Form eines Mangas dann erklärt, ab wann es gefährlich ist. Und jetzt haben auch jetzt einen Manga rausgebracht von einem kurzen, also veröffentlicht, wegen den Raketenangriffen von Nordkorea, wie man sich da verhalten sollte. Und man muss also ja auch sagen, auch Anime ist was nicht nur irgendwie irgendwelche Weeps oder so gucken, sondern oder Otakus oder wer auch immer, sondern das ist ganz normal. Also es gibt nicht diese Einteilung, wie es ja bei uns oft ist, das ist doch Zeichentrick, das ist doch für Kinder. Das existiert in Japan nicht, dieser Gedanke. Ja. Klar gibt's Zeichentrick für Kinder, aber... Ja, eben. Aber es gibt diese Otaku-Time, wenn du nachts Fernsehen geguckt hättest du immer nur Animes gesehen. Das sind halt die für etwas für die mittleren Alters, halt für die Männer, halt dann mit schönen Fanservice. Und ich glaube, der erfolgreichste Anime ist halt neben Doraemon Sasae-san, das ist ein Anime über eine Frau, der läuft seit 45 Jahren, jeden Sonntag. Was? Ja, das ist ihre Lebensgeschichte. Der hat begonnen, als sie 18 war, jetzt ist sie mittlerweile im Rentenalter. Geht halt um sozusagen, ist sozusagen das, was bei uns ein Daily Soap ist. Ach, ist das süß. Und nicht jeden Tag, zum Glück. Ja, als ich da war, kam gerade der dritte Teil von der Neuveröffentlichung von Neon Genesis Evangelion raus. Und es war überall. Im Supermarkt konntest du irgendeinen Scheiß mit dem Kram drauf kaufen. In Plattenläden waren große Figuren ausgestellt. Später, als ich in Hakone war, gab es sogar einen Shop nur mit Neon Genesis Merchandise. Also, die sind da wirklich verrückt. Ja. Also, es ist nicht so eine Nische wie bei uns, auf keinen Fall. Ja. AKP 48 hast du eben gezeigt. Als du da warst, hatten die, jetzt haben sie nicht mehr so einen Lauf, aber damals, Anfang der 2010er, da gab es 2011 in den Oricon Jahrescharts, haben die von den Top 10 irgendwie 7 Plätze belegt und die Jahre darauf nochmal irgendwie so jeweils irgendwie alles nicht 48 war, aber irgendwie unter Fenner liefen in den Top 100 des Jahres. Und das da oben sehe ich gerade in dem Bild Tattoo, da ist so Werbung für ein Tattoo-Studio oder wie? Ja, also sieht so aus, als wäre das ein Tattoo-Studio, ja. Es gibt sicherlich auch außerhalb der Yakuza inzwischen Japaner, die das machen. Ja. Aber Na gut, richtig, dann würden wir. so wie bei uns ist das noch nicht, dass irgendwie jeder Trottel ein Tribal auf dem Arm hat oder so. Ach, das ist toll. Ich bin tattoofrei. Ich habe nichts mit Knast zu tun. Und hier, ja, Alter. Ah, nein, schon wieder essen. Ah, so schön. Ja, guck mal, Krieg aber hier Hunger. so eine Suppe und daneben diese leckeren gefüllten Teigtaschen und ein Bier, du bist mit dem Zehner dabei. In so einem Was? Oh mein Gott. Imbiss. Perfekt. Uiuiui. Du bist sowas von satt nach der Suppe. Uiuiui. Perfekt. Naja, Gott, Und das hier. das ist ja auch Essen, was sonst die Japaner dann auch zum Mittagessen essen, und die wollen natürlich auch nicht allzu viel ausgeben. Das ist ja Und das. du kannst halt auch noch, du kannst noch günstiger, wenn du in den Kombinis, also in diesen Convenience Stores, gibt es auch so eine heiße Theke, wo du dir dann einen Nikuman, das ist so ein gefüllter Kloß praktisch, holen kannst oder irgendeine andere Kleinigkeit für kein Geld. Wie gesagt, also wenn man ein bisschen guckt, kommt man da schon durch. Ah ja, und hier, Japanglish, Life is Game. Die Japaner benutzen Englisch, wie sie wollen. Also das ist auch so, ja, kann sein, dass das falsch ist, aber bei Okay. uns ist das halt so. Life is Game. Life is life. Life is game. No game, no life. Also, ja, hier, das ist auch lustig, dieser LKW, der da fährt, der macht Werbung. Und zwar Die ist halt auch Vollbucht, wieder, oder? es gibt keinen Platz. Ja? Also ist es super teuer, ein Plakat aufzustellen. Viel günstiger ist es, so ein Laster zu bekleben und den die ganze Zeit durch die Stadt fahren lassen, mit der Musik von den Jungs und ja. Also gibt ganz viele von diesen rollenden Billboards in der Stadt. Macht Vor allem Sinn, ist es ja. wahrscheinlich, ja, vor allem ist es ja wahrscheinlich auch so, mit dem kommst du dann auch in die Gegenden, wo die Leute nicht nur außen einsteigen bei den S-Bahn-Stationen, sondern wo sie auch wohnen. Ja, das Gebäude hat mich ja total hier irgendwie. Das ist wie so Blade Runner meets Batman meets Transformers, keine Ahnung. Unten ist ein Disney Store drin, leider. Sag mal, dieser blöde Eingang da unten versaut fast das Gebäude, aber ich finde das so ein irres Ding. Dürftest du hier wahrscheinlich gar nicht bauen, sowas. Viel zu abgefahren. Es sieht wirklich aus, als würde es Das gleich widerspricht den loslaufen. städtischen Baurichtlinien. Wahrscheinlich da oben dann in der Nacht auch noch beleuchtet, so leuchtturmartig. Schön. Könnte ich mir Machen wir so wieder. als James Bond Bösewicht, kann man sich Schlechteres vorstellen. No music, no life. Ja, das ist aber jetzt eindeutig von No Game, No Life geklaut. Also. Ja, und hier haben No wir auch Music, No dann, Life ist. da kam gerade halt, wie gesagt, das Evangelion 3.33 raus. Alle waren völlig verrückt. Ja, und alle warten immer noch auf das 4.44. Ja. Ich bin irgendwie Also. mit dem Remaster nicht so richtig warm geworden. Ja. Mag das Original lieber. Es ist eine von den Aber wir wenigen haben. Serien, die ich mag. Also auch wieder halt diese Das Skyline. ist. Ist egal, wo man hinguckt. Ist einfach nur grandios. Immer wieder. Ich glaube, es ist jetzt ein Blick nach Shinjuku. Ja, das Aber müsste nach Shinjuku. das ist aus diesem Gebäude hier. Also das Foto ist aus diesem Klotz da in der Mitte gemacht, dem großen. Großen Glasklotz da. Es. Wie gesagt, wenn man Architektur mag, kann man da komplett durchdrehen. Also moderne Architektur. Ich glaube, in so einem, zumindest in Tokio wird man wohl klassische Architektur nicht mehr so viel sehen. Jein, also es gibt Japan. manchmal gibt es schon doch so, wo dann einfach irgendwie zwischen so zwei modernen Häusern was steht, wo du denkst, das ist 100 Jahre alt oder so. Was mir mal Peter Payne von Jailism in einem Interview meinte zu mir, von wegen, da ist auch so, für die ist ein Häuser kein Investment für die normalen Leute, weil die bauen die Häuser und nach 30 Jahren reißen sie sie ab. Also, oder nach 40 Jahren. Wenn halt die Person, die das Haus gebaut hat, dann gestorben ist oder umgezogen ist, der nächste kauft sich das Land. Das Land ist wertvoll, aber das Gebäude drauf, nö, bauen gleich neu. Hm. Bauen ist billig, nur das Land ist teuer. Nein, hier und vor allem müssen sie auch, vor allem müssen sie auch dann jedes Mal, wenn sie dann einziehen, dann auch noch darauf achten, dass es den aktuellen Sicherheitsbestimmungen entspricht und die werden ja immer stärker. Ich meine, von wegen Fukushima. Stieg ist fortgeschritten als Deutschlands. Die haben 4 aktive Reaktoren von vor 52, weil die kriegen die nicht mehr an, weil die Sicherheitsbestimmungen sind erhöht worden. Sie bauen irgendwie nur ein Drittel um. Und bei denen, die fertig sind im Umbau und die Energiekonzerne sagen, wir wollen die anschalten, gibt es dann jedes Mal hunderte Klagen von Anwohnern, die sagen, wir wollen die nicht anhaben. Und Gericht entscheiden teilweise dann wirklich, dass sie sagen, nee, also die Sicherheitsrichtlinien der nuklearen Sicherheitsagentur sind nicht sicher genug, die dürfen nicht angeschaltet werden. Okay. Und hier fragt jemand, ob es Bratwurst und Sauerkraut gibt in Japan. Ja, es gibt in Tokio relativ viele so Läden, die so Oktoberfest-Style halt dann Wurst und Bier und auch deutsches Bier sogar, sogar Weizenbier und so, also durchaus. Also es gibt schon deutsche Restaurants. Es gibt auch McDonald's da, wobei ich das überhaupt nicht verstehe, warum die Japaner da hingehen, weil das ist teuer und ihr eigenes Fastfood ist viel besser als der Dreck, aber das ist ja ähnlich wie bei uns. Naja, ja. Wahrscheinlich, weil es exotisch ist. Ich meine, die gehen ja an Weihnachten, am 25. gehen die alle zu Kentucky Fried Chicken und kaufen sich dort Hühnchen. Fastfood-Chicken von Kentucky Fried Chicken ist ja irgendwie an Weihnachten-Kultur bei denen. So wie bei uns früher Würstchen und Kartoffelsalat. Hm. Ja, aber ihr seht ja hier, das ist so ein bisschen die gehobene Klasse. Also da zahlst du dann auch früher ein Essen durchaus schon mal 30, 40, 50 Euro. Und es ist viel Tofu, der mir nicht schmeckt und viel Seezeug, das mir nicht so gut geschmeckt hat. Also ich bin lieber in die Fastfood-Läden gegangen, ganz ehrlich. Ja, ich bin gerade von wegen Oktoberfest. Hier ist von Yokohama, der offiziellen Besucherguide, das Yokohama Oktoberfest 2017. Also die haben da anscheinend wirklich, dass sie da in Minato Mirai, das ist das große die Neubaugegend, dass sie da tatsächlich auch anscheinend als Event so ein Oktoberfest feiern. Mit 140 Varianten von Bier, dabei Limited Edition Oktoberfest Beers and Beers on Sale in Japan. Traditionelles deutsches Essen und Live-Performances von deutschen Bands. Oh Gott. Okay. Wer tritt da denn auf? Irgendwie Rammstein. Nee, also dem Bildner würde ich eher sagen, die früher beim Musikantenstall dabei gewesen sind. Okay. Also als wir da waren, war Kraftwerk da, aber da haben wir keine Tickets für gekriegt. Das wäre natürlich sau cool gewesen, Kraftwerk in Tokio zu sehen. Aber ja Gott, die haben ja die gesamte J-Pop und J-Music-Szene quasi zu der Musik gemacht, wie es heute ist. Hm. Das sind jetzt hier Bilder aus Roppongi Hills. Das ist so ein mit dem Reißbrett hingezirkeltes Stadtviertel sozusagen. Auch so ein Kulturzentrum so ein bisschen. Unter anderem ist hier Japans größte Leinwand im da Kino. Da steht übrigens Sailor Moon. Ah, okay. Das ist da, wo Sailor Moon spielt, die Roppongi Hills. Das wusste ich nicht, siehst du mal. Ich habe hier auf der größten Leinwand Japans Iron Man 3 gesehen. Das war ziemlich cool. Ist eine wirklich, wirklich, wirklich große Leinwand. Uns hat richtig Spaß gemacht. Ist auch, die haben halt die meisten Filme untertitelt. Also die synchronisieren eigentlich nicht. Dementsprechend war das auch überhaupt kein Problem, sich den anzugucken. Hat Spaß gemacht. Ja, nur wenn man eine Spinnenphobie hat, sollte man vielleicht woanders hingehen. Sag mal, jetzt mal von mir eine Frage. Ich bin, also ich weiß, es war jetzt gerade so ganz unterhaltsam, aber meine ernstere Sache, kommt es in Japan zu Terroranschlägen? Ich weiß, dass es da mal so ein U-Bahn-Ding gab, aber das war vor längerer Zeit her. Seitdem. Ja, das war diese Sarin-Geschichte von der, ich glaube, AUM hießen die, ne? Genau. Ja, Aber sonst ist da doch recht still, was das angeht, oder? Ja, sie haben jetzt Das. letztes Jahr ein Terrorgesetz neues eingeführt, aber ansonsten Terroranschläge sind dort machen. Also die Japaner selber haben wenig Grund, irgendwie einen Terroranschlag zu machen. Wenn, dann wählen sie einfach halt mal nicht LDP. Das ist für die schon Protest genug. Und ansonsten, also die haben mehr Angst vor China und Nordkorea, dass die halt irgendwie mal etwas über die Stränge schlagen oder dass halt bei einer Rakete dann doch nicht im Pazifik landet. Die haben Das ist eher die teilweise auf Angst. den Dächern der Wolkenkratzer hier auch Patriots stehen. Ich glaube, Ja, ich habe das. jetzt kein Foto davon, aber da stehen halt fette Raketenabwehrbatterien auf den Wolkenkratzern teilweise. Die sind Okay. Ja, gegen halt schon. Nordkorea. Genau. Wow. Es Das ist gab, schon glaube ich, auch noch krass. mal irgendwann in den 50er oder 60ern gab es so einen Verrückten, der irgendwie versucht hat, das Parlament zu Sie haben jetzt vor. besetzen oder so, aber Ja, sie haben eigentlich jetzt. kommt sowas nicht. Sie haben jetzt vor kurzem haben sie den letzten Linksradikalen von der 71 bei so Amerika und Anti-Militarisierungsdemonstration einen Polizisten damals tot getötet hat, indem er das Polizeiauto angezündet hat, in dem der drin war. Den haben sie jetzt vor kurzem gefasst. Der wird jetzt wahrscheinlich dann wegen Mordes angeklagt werden. Der ist jetzt 71, also da haben sie sich dann auch ge und da haben sie danach dann erst einmal ein paar linksradikale, also so linksextreme, linksradikale Zentren gestürmt, um zu gucken, ob er irgendwo bei denen versteckt worden war die letzten Jahre. Also die machen da auch einfach Frechrazzia. Das ist bei sowas kein. Aber Zensur haben die wenig oder gar nicht oder wie ist es damit? Zensur? So Ja. wie bei, also so wie bei uns, ja, meine, von den Gesetzen sind sie natürlich, das Einzige, was du nicht machen darfst, ist den Tenno beleidigen. Also den Tenno Akihito. Oder dann bald ab nächsten Jahr Tenno Naruhito. Weil, das ist natürlich, das ist der Staatsoberhaupt, das darfst du nicht beleidigen. Ansonsten, naja Gott, wenn du schlecht über die Liberaldemokratische Partei redest, kann es vielleicht sein, dass du dann keine Akkreditierung mehr bekommst für die dortige Variante des Bundespresse, der Bundespressekonferenz. Aber ansonsten eigentlich Zensur. Ich glaube, es läuft so wie bei uns, vor allem Selbstzensur halt. Man will halt nicht zu aggressiv irgendwie gegen die Regierung sein, wenn es linkere Medien sind, so wie Mainichi ist eher ein linkeres Newspaper. Man ist halt wahrscheinlich einfach dann, man will halt nicht zu angriffig sein, aber ansonsten Zensur. Nicht anders als bei uns wahrscheinlich. Bei uns gibt es auch offiziell keine Zensur, sondern es sind halt Journalisten, die sich sagen, also darüber will ich jetzt nicht schreiben. Okay, ja. Das ist ja. Und was ist das da auf dem Bild? Das Restaurant? Das ist ein Restaurant, ja. Und wenn man, das ist das Gonpachi. Und wenn man da mal genau hinguckt, könnte einen das an eine Szene in einem Film erinnern. So diese zwei Stockwerke und so. Quentin Tarantino hat hier gegessen und hat danach gefragt, ob er da eine Szene drehen darf. Aber der Restaurantbesitzer hat gesagt, nee, das geht nicht. Also da müsste ich hier meine Gäste enttäuschen und müsste zumachen und so. Deswegen geht das nicht. Und deswegen hat Tarantino dann das House of Blue Leaves für Kill Nachgebaut für den Film, Bill oder? als Soundstage nachgebaut. Bitte? Ja. Da meinte eben einer, von wegen Zensur gibt es nur in Hentais. Das Interessante ist, die Zensur in Hentais gibt es deswegen, weil davor durften keine primären Geschlechtsorgane gezeigt werden in Pornos von erwachsenen Menschen oder von Menschen, die erwachsen wirken. Das sorgt dann dafür, dass sie entweder dass sie alles so zeichneten, dass sie alle kindlich wirkten. Und so eingeführt, dass auch sie nicht ständig Pädophilie umworben ist. Oh nein, nein, nein, oh nein, Die nein. ersten, die ersten, die ersten Hentai-Overs sehr jung gezeichnet. Heutzutage sind sie ja älter in den Overs. Sag mal, Mars, was ist das? Love and Teeth. Ja, das ist wieder mal so Liebe ein und Zähne. Chöp-Hänglisch. Das ist nur Zahnarztpraxis. Love and Peace. Das Bildchen da oben rechts im Foto, das ist so ein Zahn, der in Form von einem Herzchen ist. So, oh ja. Mein Gott, das ist so süß. Oh. Love and Peace. Wie gesagt, ich kann leider das Schild von dem Schönheitssalon Holy Bitch nicht zeigen, weil ich da mit drauf bin. Holy Bitch. Holy Bitch. Was wurde da drin verkauft? Es war ein Schönheitssalon, also. Holy Bitch. Naja, Gott. Und hier hast du halt wieder diesen Gegensatz, ne? Also alter Tempel und im Hintergrund sind die Wolkenkratzer. Das ist wirklich so, das Thema zieht sich halt durch die ganze Stadt. Weil es immer mal wieder so Oasen gibt wie diesen Tempel oder Schrein. Ja. Und außenrum ist halt eine riesige Zukunftsmetropole. Weil du meintest eben Holy Bitch, das ist ja auch teilweise bei den Jugendlichen ist es ja rebelliös, wenn sie so ein bisschen, zum Beispiel wenn sie sich die Haare färben oder wenn sie die Röcke etwas kürzer machen oder so ein bisschen so niedlich machen. Das ist, in Japan gilt das als schon als absolut over the edge. Also was wir mit der Tochter da gemacht haben, das ist nicht mehr unsere Tochter. Wir müssen uns schämen für das. Ja, aber also auf den Moment, so lang. Ist interessant. Da denkt man sich bei uns, so läuft hier bei uns jede Schülerin rum, denkt man sich bei uns, und da gilt das als Skandal. Ich meine, die haben doch Schuluniformen, die haben doch so Uniformen für Schule, da sind doch da Röcke bei Mädchen und so Anzüge bei Jungs, ne? Ja, und es gibt einen Trick, dass die Mädchen zum Beispiel die Röcke, die ja relativ lang sind, dann unter der Bluse sehr weit nach oben ziehen und mit Gürteln festmachen, damit die kürzer werden. Oh. Und dann werden teilweise wirklich an Schulen nachgemessen, dass die auch ja die Länge haben, die vorgeschrieben ist. Ja gut. Sonst ist Haram, ja. Gott, dem wird teilweise vorgeschrieben, dass sie die Haare färben müssen, wenn sie nicht schwarz genug sind. Okay, warte, was? Das kennt ich noch nicht. Warte, die haben doch normalerweise auch schon dunkle Haare, nehme ich mal an, so. Und die färben diese nach? Es gibt manche Schulen, die wirklich ihre Schüler dazu gezwungen haben. Es gab letztes Jahr einen großen Skandal deswegen, weil eine Schülerin da jetzt dagegen klagt, gegen ihre Schule, weil sie fertig gemacht wurde deswegen. Auch teilweise, weil ihre Mutter halt alleinerziehend ist. Das ist dann ja auch ein Skandal in Japan. Dass sie halt nicht mit ihrem Mann mehr zusammen wohnt. Und die wurde echt immer dazu gezwungen, drei, viermal die Woche die Haare nachzufärben, weil die halt nur aschbraun waren und nicht dunkelbraun. Und da hat dann auch eine von AKP 48 gesagt, eine Idol hat gesagt, das hatte sie am Anfang der Schule auch, dass ihr dazu gezwungen wurde, die Haare zu färben. Und dann ist ihr Vater zur Schule Wut im Brand gegangen, hat gesagt, meine Tochter hatte schon immer rote Haare. Mhm. Müssen da wirklich, wenn sie nicht dunkelschwarze Haare hast, musst du wirklich dir bestätigen lassen, teilweise vom Friseur oder vom Arzt, dass du diese Haarfarbe hast. Okay, aber warum dunkelschwarz? Warum? Naja, weil das halt die vorherrschende Haarfarbe ist. Ja, das ist halt das. Damit alle möglichst gleich aussehen und nicht irgendwie besonders sind. Ja. So, hier kommen jetzt die Bilder aus. Oh, sorry. Oh, ein Ninja-Stern. Genau, das sind die Bilder aus dem Ninja-Restaurant. Hier, das waren die Kekse als Wurfsterne. Oh, Kekse als Wurfsterne. Das ist mal. Ah, und hier, das war eine Sülze mit Tintenfischscheiben. Ach du meine Güte, da kriege ich jetzt schon wieder Hunger. Ah, hier ist die Schneckenbombe, aber ohne Zündschnur. Boah, du hast dir ja auch echt eine tolle Unterlage dafür ausgesucht, dieses Muster. Ui. Ja, das ist halt die Tischdecke da. Es war unglaublich gut da. Kann man echt nicht anders sagen. Und das hier war mein Nachtisch, das war eigentlich das Allergeilste. Ein Baum aus Keks. Mit Blättern und Blüten halt aus Grüntee und unten so einer Schokocreme als Erde. Oh. Oh mein Gott. Oh, wow. Ich hätte es befürchtet, das wäre Brokkoli. Ja, die sind aber auch, die geben sich so eine Mühe mit Details, gerade beim Essen und so, das ist schon verrückt. Sag mal, hast du da in Japan mal Sushi gegessen? Ja. Jede Menge. Die Bilder davon? kommen, glaube ich, auch noch welche. Aber es ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag Sushi und so, aber ich habe zum Beispiel das Japanese Curry oder Ramen, also Nudelsuppe oder Gyoza, Fand ich viel besser. Ich habe zwar auch Sushi gegessen, aber es war dann gar nicht so Sushi-lastig, wie wir am Anfang gedacht haben. Das war auch so ein schöner Tag. Sega hat da nämlich einen Indoor-Vergnügungspark, wo du halt alle möglichen... Ja, alle möglichen Videospiele spielen kannst. Ist auch völlig irre, total laut. Hier das zum Beispiel sind so 4 Kapseln, da sitzt man jeweils mit 2 Leuten drin und spielt dann sowas wie Wipeout praktisch. Muss aber halt, es geht darum, dass die beiden Fahrer gleichzeitig die Manöver machen, also möglichst koordiniert. Ja. Und auch ein riesen Lärm da drin und auch bei jedem Rennen muss der arme Typ, der da steht, halt so tun, als wäre es wirklich die Entscheidung um die Formel-1-Weltmeisterschaft oder so. Der schreit sich da einen ab und animiert die Leute außenrum und so. Wow. Oder man kann da auch hingehen und kann sein Gesicht, ja, jetzt könnte er mich, wenn er es schafft, das umzufalten, könnte er mich doxen. Man kann sein Gesicht filmen lassen und dann wird das auf so einen Seehund projiziert. Warum Seehund? Warum? Es macht Sinn, okay, du spielst so ein Spiel und dann wirst du da fotografiert und dann macht man ein Foto mit dir, cool, aber warum Seehund als Motiv? Das ist kein Spiel eigentlich, das ist einfach nur, du gehst dahin, lässt dein Gesicht scannen und dann schwimmst du eine Zeit lang da in diesem großen Aquarium. Oh mein Gott, Jesus. Sehr gut, finde ich toll. Oder man setzt sich halt auf die Terrasse mit Blick über die Bucht, auf die Brücke hier, auf Rainbow. Rainbow Bridge, genau. Ist das. Ja. Oder Iba heißt, das ist so eine künstliche Insel. Modaiba, ja. Kann man auch mit dem Schiff rüberfahren oder man fährt mit der Einschienenbahn, die hier unten in diesem unteren Teil von der Brücke entlang führt, unter der Fahrbahn. Naja, es ist nicht eine Einschienenbahn. Monorail doch. Es ist eher so eine Art gelenkter Spurbus. Aber es meint heißt ihr, offiziell meint Monorail. Nee, das ist unterhalb der Brücke praktisch, unterhalb der Fahrbahn. Okay. Da führt noch so eine Bahn lang. Also ja. Das ist halt eigentlich eine feste Fahrbahn und ja, die hat zwei Räder, die hat Gummiräder. Also das ist eigentlich so eine Art Bus, aber automatisch, ohne Fahrer. Die Yurikakome, glaube ich, heißt sie. Hier ist zum Beispiel, das ist noch so eine, hier ist eine, in dem Ding drin ist eine Achterbahn, wo man auf Zombies schießen muss, was auch sonst. Also. Kann man jede Menge Blödsinn machen. Kann man guten Tag verbringen. Ja. Und Krebs essen. Ich fand den Koch so lustig, deswegen musste ich das Foto machen. Ja, oder hier halt, kann man... Keine Ahnung, was da alles steht, aber Trommeln. Man trommelt auf diesen Dingern irgendwie im rum, Life, ist nicht, nur, so wie Life ist nicht nur Game, Life ist auch Showtime. Life ist Showtime. Ja. Das ist toll. Ach ja. Das ist dann der. Wenn man den ganzen Tag da vertrödelt hat, kann man sich dann noch an den abendlichen Ausblicken ergötzen. Hier rechts, das ist der Tokyo Tower. Hast du dich nicht kurz nach New York nach San Francisco mal nicht verrannt? Moment, New York kommt gleich. Das sind ja lauter. Ach, guck mal hier, die kennen wir aus alten Weltraumaffenvorschauen. Guck mal Oi. Ja. das Empire State Building ist doch auch, das ist doch im Süden von Shinjuku ist doch ein Gebäude, das sieht aus wie das Empire State Building. Das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Und der Tokyo Tower ist sowieso. Und der Tokyo Tower ist ja auch nachgebaut nach dem Eiffelturm, also von daher. Ja. Nein, das kann ich nicht hinnehmen. Das sieht überhaupt nicht so aus. Sieht ganz anders aus. Ah, die ist deutlich kleiner als das Original, die Freiheitsstatue. Ja. Hast du Bilder denn vom Tokyo Tower oder? Nicht wirklich, nee. Also wir waren auch, es gibt ja auch noch den Tokyo Sky Tree mit einer Höhe von, glaub fast 600 Meter oder was? Was? Völlig 641. Irgendwie. Oder fast 650. Mein Bruder, der war später nochmal in Japan und der war oben. Der hat gemeint, das ist der Hammer. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das will, weil ich deutlich Höhenangst habe. falsch. 634, will nichts falsch sagen, weil die Höhe hat eine ganz bestimmte Bedeutung. Es heißt nämlich Musashi für 6, Sa für San 3 und Shi für 4. Und das ist halt der alte Begriff für Tokio, für die Region Tokio. Musashi. Deswegen 634 Meter. Und der Tokyo Tower ist irgendwie 33 Meter. Der Tokyo Tower ist relativ klein, wenn man es gegen den Sky sieht. Aber er ist größer als der Eiffelturm. Er ist größer als der Eiffelturm. Okay. Hier haben wir einen Schrein für Füchse. Oh. Nicht nur Affen, sondern auch Kitsune. Ja. Es ist. Man stößt halt überall in der Stadt auf diese kleinen versteckten Schreine und Tempel in Parks und oder einfach nur so ein Stück umzäuntes Gelände. Und man kann jede Menge entdecken. Wir leben hier Religion ganz natürlich aus, nicht irgendwie übertrieben oder so. Nicht, unsere Religion steht über allem oder so, sondern einfach hier, da ist ein Schrein. Ja, aber es ist ja auch nicht so eine Religion wie unsere. Es ist eher so eine, auch wieder eine Respektgeschichte. Respekt vor den Ahnen, Respekt vor der Natur, Respekt vor den Geschöpfen, die dich umgeben. Es ist ja auch so, wenn ich das richtig verstehe, auch großteils einfach eine Meditation, einfach mal ein ruhiger Ort, an dem man sich entspannen kann. Das ist wieder die andere Religion. Aber diese Schreine, die sparen doch auch so eine Ruhe aus. Ja, aber das ist Shintoismus. Dass sie verschieden sind, weiß ich. Ja. Das ist halt, Shintoismus ist halt wirklich, wie ihr sagte, die einfach die Ehre vor den Ahnen oder Ehre vor von besonderen Dingen. Und Buddhismus ist dann mit Meditation und mit und so. Das ist sozusagen. Muss man. Das hier ist eines der wichtigsten Transportunternehmen. Ah, die Katze. Mit einem sehr coolen Logo halt. Die gehen genauso gut mit deinem Zeug um, wenn sie es transportieren, wie die Katze mit ihrem Katzenkind. Ja. Wir haben es sogar benutzt. Also in Japan ist es halt so, es ist eigentlich kein Platz für Gepäck. Nicht im Zug und nicht im Bus und nirgendwo. Und eigentlich macht man es so, dass man sein Gepäck, wenn man irgendwo hin will, mit hier diesem Takubin Service abholen lässt und die fahren das dann dahin, wo du dein Gepäck haben willst. Ja, haben wir, wie gesagt, auch genutzt. Geht ohne weiteres, man schickt es einfach zum nächsten Hotel, die nehmen das an und dann hat man sein Zeug wieder da. So kriegt man halt mehr Leute mit im Zug, wenn man halt die Gepäckfächer spart. Ja. Nur in Deutschland kriegst du es ja nicht hin. Ich meine, stell dir vor, da ist es ja so, du gibst es ab und du kriegst es ja dann auch, wenn du dann ankommst, 3 Stunden später in Osaka oder Kyoto, 1-2 Stunden später. Und jetzt stell dir mal vor, du müsstest das hier mit Hermes oder GLS machen. Da warst du ja 3 Tage auf dein Gepäck. Wie sie brauchen das morgen. Ja, dann nehmen sie es doch selber mit. Ja, und überall die allgegenwärtigen Boybands, ja, in dem Fall hier die Funky Monkey Babies. Wir streiten jede Verantwortung dafür ab. Ja, die Boybands gehen auch noch, ich meine, das sind ja nur 3 Leute. Jetzt denk an die Girls Bands mit 100 Mitgliedern. Warte, hat eine Girlband 100 Mitglieder? AKP 48 liegt mittlerweile, ich glaube, bei 216. Ja, aber ja, da muss man dann halt auch sagen, die treten halt nicht alle gleichzeitig auf. Das sind ja mehr so verschiedene Inkarnationen. Nein, es sind verschiedene Teams mittlerweile, weil die ja jeden Tag auftreten in ihrem. Aber am Anfang hatten die halt 48 Mitglieder, deswegen AKP 48, 3x16. Und mittlerweile sind die Teams halt extrem angewachsen. Wo man sich auch denkt. Okay. Vor allem, dann gibt es da Fans, die wirklich so verrückt sind und alle diese Namen auswendig können von den ganzen Idols, wo man sich denkt, meine, hier, da ist es ja einfacher, alle Pokémon auswendig zu lernen. Das einzige Idol, das ich kenne, heißt Billy. Ah, bist so, du wieder lustig unterwegs. Das hier ist ein großer Friedhof. Ich hab erst hinterher erfahren, dass man eigentlich keine Fotos auf Friedhöfen machen soll in Japan, aber gut. Da habe ich dann einmal den kulturellen Fauxpas begangen. Ansonsten habe ich mich ganz gut zusammengehalten. Aber zeigt einfach mal, wie vielfältig das da auch ist. Ich glaube, die Geister der Ahnen werden es dir verziehen haben. Ich denke auch. Ich habe das schon respektvoll getan. Ich habe ja, vorher auch mich wirklich lange damit beschäftigt, wo fahre ich dahin und was herrschen da für Sitten. Es gibt einen sehr guten YouTube-Kanal, der heißt thejapanchannel.com. Das ist ein Australier, der in Japan lebt. Der hat eine super How-To-Playlist, wo er einfach so Kleinigkeiten erklärt, die man macht oder die man nicht macht. Ja? Das hat mir sehr weitergeholfen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt auch, dass ich da besser behandelt worden bin als andere, weil die gemerkt haben, dass ich mir wenigstens Mühe gegeben habe, die Sachen einzuhalten. Ja? Also, dass ich nicht so ein tumber Idiot, Barbar war, sondern wirklich versucht habe, mich den Vorschriften entsprechend zu verhalten. Ja. Kein anderer Mensch, kein Gaijin. Ja, ich habe halt auch Leute gesehen, die das nicht gemacht haben und denen das scheißegal war. Und ich glaube nicht, dass die gleichen Sachen gesehen oder angeboten bekommen haben wie ich. Ja, ja, es ist immer so, wenn man die Kultur achtet eines Landes und auch sich achtsam verhält, dann kommt man gleich um Längen besser halt bei den Menschen an und dann bringt das einfach. Ach, du mit deinen wirren Theorien, das nein, komm, nee. Ja, ich weiß, du kannst auch einfach in ein Land reinkommen und dann einfach deine eigene Kultur einführen wollen, ich weiß. Ja, hat bisher immer super funktioniert in allen Varianten. Ja, OPEX, Sushi. Kultur, ne? Chris, ich rede jetzt nicht, Transnierland gucken. Du siehst ja, wie gut es geklappt hat, als wir Europäer nach Afrika gegangen sind und dort unsere Kultur eingeführt haben, wie gut es funktioniert hat. Ja, außer in Wakanda. In Wakanda waren wir nicht und das ist ein Paradies. Wissen wir alle. Ja, ist doch schön. Siehst du. Das hier war All-You-Can-Eat-Sushi. Das war so pervers. Weil du hast schon 30 Euro, glaube ich, gezahlt, aber Ist es besser als beim Aldi? Ich sag mal so, es gibt in Deutschland schon Läden, die gutes Sushi machen, aber wenn du nur mal in so einem von Vietnamesen geführten 13,50 All-You-Can-Eat Fließband-Sushi-Laden warst, weißt du nicht, was Sushi ist. Und das hier ist unglaublich, das Zeug schmilzt dir im Mund teilweise. Nichts gegen die Vietnamesen, die machen gutes Chop Suey. Ja, das mögen die alles hinkriegen, aber das Sushi ist in Deutschland wirklich, da musst du es schaffen, wirklich in einen guten Laden. Zum Beispiel das Mangetsu in Frankfurt macht gutes Sushi. Aber, oder man muss nach Düsseldorf. Ja, oder Magde, genau. Hier schreibt jemand, Deutsche auf Urlaub müssen zu allem Bier trinken. Nix da, auch die Japaner trinken zu allem Bier, die lieben Bier. Ja, das ist nicht nur deutsch. Eine der Lieblingsmodemarken heißt doch Superdry, das ist ja diese japanische Marke, benannt halt nach einer Biersorte. Das Ding ist, Bier ist nicht billig. Also ein halber Liter von einem guten Bier wie dem Suntory kostet dich halt schon 650, 700 Yen, was ungefähr 7 Euro entspricht. Ne? Also ist schon schwedische Preise da. Also man kann natürlich auch sich am Supermarkt für nicht so viel Geld eine Dose holen. Und das trinken. Aber in einem Restaurant kostet ein halber Liter Bier schon 6, 7 Euro. Ja, aber wer macht das denn mit Dose außer Misaki? Wir haben uns dann abends für einen Absacker aufs Hotelzimmer haben uns auch nochmal eine Dose im Kombini geholt oder so. Aber halt, wenn du in Japan ein Bier bestellst, in einem richtigen Laden, kriegst du das halt auch mit einem eiskalt, also mit einem Glas aus dem Eisfach. Und fantastisch. Was ist das Gelbe unten links? Ich meine, das ist Ingwer auf diesen rosa Dinger. Ja, das ist Ingwer. Ja. Habt ihr Sake getrunken? Ja, auch, aber Sake ist nicht mein Ding. Ich bin eh nicht so ein Schnapsfreund. Und falls du das hier links unten mit dem Gelben meintest, dann ist das ein Rührei. Die falten ihr Rührei. Das ist so faszinierend, dazu zu gucken. Die können da echt Kunstwerke basteln. Es wird immer weniger auf der Platte, weil wir immer weniger bestellen, weil wir nicht mehr wissen, wie viel wir noch schaffen. Ich muss mal ganz kurz, ich bin hier in einem Telefonat gerade. Eine Minute. Hi. Ja. Jetzt noch ein bisschen nächtlicher Eindruck. Schlechtes Foto. Ja, und dann danach, nach dem Sushi, waren wir feiern und das war nicht so gut, weil danach haben wir den ganzen Tag verloren, weil wir so Hacke waren und erst morgens um 7 zu Hause. So. Dass wir den ganzen Tag im Hotel tot verbracht haben. Sehr geil. Wenn die Freundin plötzlich mit dem Handy anruft. Na. Und dann waren wir, nachdem wir diesen Tag ausgesetzt haben und unser Kopfweh ausgeschlafen haben, es hatte irgendwas auch mit Gin und Whisky und brutal. Aber es war sehr lustig und wir haben sehr viel mit Einheimischen gelacht. Waren wir dann in diesem Park, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, das hier ist von, ich glaube, Norwegen hat diesen Stein den Japanern geschenkt. Runenstein. Hey, sag mal, warst du auch mal Karaoke singen in Japan? Nee, das haben wir nicht gemacht, weil weder mein Bruder noch ich hatten Lust, gegenseitig unsere Stimmen zu hören. Ich kann nicht wirklich singen. Ja. In Japan gibt's nicht nur billige Enten in den Teichen, in den Parks, sondern auch hier Kraniche und Schildkröten und das ist so, gerade eben das Bild mit den zwei Schildkröten aufeinander, so könnte man so dieses expandierende Gehirn-Meme machen, so die Welt ist auf einer, ist so eine Scheibe und wird von einer Schildkröte so da getragen, ne, und es ist so, die Welt ist eine Scheibe, wird auf eine Schildkröte getragen, die auf eine Schildkröte getragen wird, so. Sag das nicht den Flat Earthern. Ja, ne, die werden total abgehen hier, das ist so noch nie betroffen, so. Was ihr da hinten, große Schildkröte noch jemand auf eine Schildkröte ist, das ist ja Blasphemie. Das weiße Gebäude da im Hintergrund, ja. Da wohnt der Kaiser. Wir hatten echt Glück, weil es war irgendein Feiertag, weil es war diese Golden Week und man durfte sogar Teile des Palastgartens betreten, die sonst halt nicht zugänglich waren. Hier ist nochmal schön abgesperrt. Das ist wirklich, also da darf wirklich niemand hin. Das ist wirklich wie so eine verbotene Stadt. Ja, sieh bei hier, alles sicherheitsmäßig abgesperrt. Man darf ja auch nicht vergessen, dass der Kaiser da wirklich auch noch so eine göttliche Aura hat. Ne? Dass der also wirklich seine Linie von der Sonnengöttin bis zu ihm zurückverfolgen kann. Ne? Er ist ja sozusagen der Papst der Japaner, so muss man es mal sehen. Also man kann ja auch nicht einfach beim Papst, beim Vatikanstadt überall rein. Das ist, weil ja. Das nächste du vielleicht Jahr, nicht, ich schon. Das Interessante ist, nächstes Jahr wird übrigens der Tenno zurücktreten, also 2019, am 30. April. Tritt er zurück und am nächsten Tag wird sein Sohn dann das Amt übernehmen. Das ist das erste Mal seit ungefähr 250 Jahren, dass nicht aufgrund des Todes des Tennos geschieht. Der musste sogar das Parlament um Erlaubnis bitten, dass er zurücktreten darf. Nein, das Parlament musste dafür ein Sondergesetz extra für ihn einführen, weil es gibt diese Regelung nicht in der japanischen Verfassung. Gesetz und sie haben extra auch dann ein Gesetz gemacht, das auch sagt, dass nur für ihn es gilt, also nicht auch für die Nachkommen und so. Okay. Für Naruhito, für seinen Sohn, der dann Tenno wird, und nach ihm dann sein Neffe, weil er selber hat nur zwei Töchter und sein Bruder hat halt einen Sohn, der ist jetzt irgendwie, ich glaube, 8 Jahre, der wird dann der ist der dritte in der Thronfolge. Die Mädchen dürfen ja nicht. Die dürfen ja nicht Tenno werden. Das ist doch Misogynie. Naja, das Erschreckendere ist ja eher, sie sind derzeit am Diskutieren darüber, dass sie das imperiale Gesetz ändern, dass die Mädchen, wenn sie heiraten, nicht aus der japanischen kaiserlichen Familie aus, wie sie es derzeit müssen, weil das Problem ist, sie haben bei den Frauen unter 30, haben sie 7 Mädchen und einen männlichen. Von den Mädchen. Und das Problem ist, der Junge ist 8 und seine jüngste Cousine ist 14 bereits, also okay. Oder 15 jetzt schon. Das heißt, da schon Altersproblem. Und wenn die halt einen Normalsterblichen, also einen von uns heiraten, dann müssen sie derzeit aus der Familie austreten. Und Problem ist nur, am Ende wäre dann nur noch Nachkommen von denen, die ihm helfen können, weil die Kaiser die Familie haben, die müssen zu den ganzen Zeremonien und so, muss irgendwann mal von der Familie hin, wenn irgendwo ein Schrein wieder eingeweiht wird oder ein religiöses Fest ist, müssen die dort Rituale machen und so. Und wie soll das gehen, wenn dann nur noch eine Person da ist? Jetzt sind sie überlegen, das Gesetz zu ändern, dass die Frauen dann nicht mehr aus der Familie austreten müssen, aber weiterhin nicht Teil der Thronfolge sind oder ihre Kinder Teil der Thronfolge sind. Verrückt. Zwischendurch hatten sie in 2000 sogar die Diskussion, ob sie nicht Frauen das Tenno-Amt erlauben würden, sollten. Dann wäre Prinzessin Mako die nächste Tenno nach Naruhito geworden, ihr Cousin geboren, und dann haben sie gesagt, nee, jetzt brauchen wir doch kein Gesetz dafür, dass Frauen dann doch mal Tenno werden dürfen. Die will jetzt dann 2020 heiraten, also. Ja, dann freue ich mich schon auf die nächste feministische Bewegung da. Ne? Der Premierminister ist ja wohl irgendwie schon drin in dem Kram. Premierminister? Ja, ist das nicht der, der immer mit hier mit Shinzo dem Abe und Feminister, das wäre doch ganz Neues, wenn Shinzo Abe ein Feminist wäre. Ja, Shinzo doch, Abe doch. Ist Ultranationalist, also. Das ist der doch, der immer mit Dingens hier wetteifert mit dem Kanadier. Hä? Womanomics, sagt er doch. Seit wann? Also Shinzo? Der japanischen Wirtschaft, also. Ja. Also Shinzo Abe hat mit Feminismus, glaube ich, so gar nichts zu tun. Das ist nicht mal seine Parteirichtung. Bei irgendwelchen internationalen Treffen. Nee, also doch, Shinzo Abe ist ultra-konservativer, ultranationalist. Der ist quasi so der Alexander Gauland, der ja, wenn man so von deutschen Maßstäben gehen will, so in der politischen Richtung, der ist 0% Feminist und Frauen müssen arbeiten, meint er immer. Ja, Frauen müssen arbeiten, weil in Japan sie nicht. Das hat aber nichts mit Feminismus zu tun. Das hat einfach nur damit zu tun, dass die Arbeitskräfte ausgehen. Weil er sagt, Frauen müssen arbeiten. Und der ist ja auch seiner Meinung, dass das ganz prima ist. Ja, weil den Japanern die Arbeitskräfte ausgehen. Darum müssen Frauen arbeiten. Nicht aus. Nicht ja, aus das Frauen ist jetzt feministisch. Das muss man jetzt umdeuten. Das ist jetzt alles für die Frauen. Gleichberechtigung. Nee, es ist. Das Thema Feminismus ist in Japan ganz anders gesehen wie hier. Ich meine, für die Japaner war das, als die Japanerin plötzlich wählen durften nach dem Zweiten Weltkrieg, war für die das ein Schock. Und nebenbei haben die dann größtenteils auch nicht die linken Parteien gewählt, sondern dann die Liberaldemokraten, beziehungsweise dessen Vorgängerorganisation. Die Liberaldemokraten sind ja erst 1955 gegründet worden. Ja, ist die ja Liberaldemokratische Partei will am liebsten den Pazifismusparagraphen abschaffen, eine eigene Armee wieder einführen, hätte gerne die Kurileninseln wieder von Russland zurückerobert, vielleicht sogar Sachalin und so. Also die sind sehr nationalistisch. Also wenn Shinzo Abe Feminist ist, dann ist der Alice Weidel auch Feministin. Ja, zumindest hat er mal einen Vortrag auf einem internationalen Forum gehalten, wo es um Female Empowerment und Womanomics ging. Also, aber keine Ahnung, wie sich das dann aus sozusagen. Man muss es ja immer auch so sehen, dass wenn ein Politiker irgendwo verreist, dass sie ja außerhalb auch anders sprechen, wie wenn sie jetzt zu Hause sind. Also. Ja, man muss auch immer, wie gesagt, man muss auch immer verstehen, was damit teilweise gemeint ist. Also zum Beispiel in Japan ist es bis heute nicht erlaubt, dass Frauen ihren Namen behalten nach der Hochzeit. Sie müssen den Namen des Ehemanns annehmen. Und es gibt auch keine Bestrebungen. Es gibt auch keine Bestrebungen der liberaldemokratischen Partei, solche Dinge zu ändern. Jetzt gibt es einige Städte, die haben jetzt eine nicht offizielle Homo-Ehe eingeführt, aber auch da wird nicht, ist nicht so, dass sie da irgendwie, also wie gesagt, wenn er sagt, Frauen sollten arbeiten, hat es eher damit zu tun, dass sozusagen dieser Arbeitsethos da ist. Es hat nichts damit zu tun, dass die Frauen gleichberechtigt sein sollten allgemein, sondern einfach damit, ja, ihnen fehlen halt Arbeitskräfte und darum müssen sie die Frauen auch empowern zu arbeiten, damit sie eben nicht Leute ins Land holen müssen. Wie die Japaner wollen die Frauen nicht gleichberechtigen, das ist jetzt aber. Doch, das schon, aber sie wollen halt sozusagen, sie wollen sie nur gleichberechtigen oder in der Arbeitswelt gleichberechtigt haben, dass sie auch alle arbeiten, weil halt ansonsten keine Arbeitskräfte mehr zur Verfügung stehen. Also Japan, man hat muss ein, auch Japan hat genauso so einen großen Kopf wie wir. So die 40- bis 60-Jährigen, vielleicht noch so ein bisschen älter, die einen großen Teil ausmachen. Japan ist ja sehr überaltert und dahinter kommt einfach nichts mehr. Also deren Bevölkerung geht immer noch zurück. Immer, jedes Jahr werden weniger. Und wenn nicht alle arbeiten, dann haben sie irgendwann halt nicht mehr genug, um ihre Wirtschaftsleistung zu stabilisieren. Deswegen. Warte, was machen japanische Frauen denn dann? Sie gehen weder arbeiten, noch haben sie Kinder. Nein, ja, aber sie gehen alle arbeiten. Aber das derailed, ja. Mehr. Ja, weil die Geschichte ist, sie gehen ja alle arbeiten und deswegen haben sie keine Kinder mehr, weil in Japan immer noch diese Tradition herrscht, wenn eine, das haben sie auch erst vor ein paar Jahren abgeschafft, bis vor ein paar Jahren war es für Firmen erlaubt, dass sie den Frauen kündigen, wenn diese heiraten, weil die Firmen dann davon ausgehen, wenn die Frau heiratet, kriegt sie Kinder. Und wenn sie Kinder kriegt, ist sie nicht mehr den ganzen Tag über für die Arbeit zu gebrauchen. Wirtschaftlich genug für die Firma, also entlässt die Firma sie. Das war bis vor ein paar Jahren noch legal. Das ist übrigens nicht von Shinzo Abe verändert worden, sondern von seinem Vorgänger, von Naoto Kan. Der war von der anderen Partei, der war von der Demokratischen Partei Japans, die jetzt zerbrochen ist. Die hat jetzt komplett zerbrochen in der letzten Wahl. Hat sich komplett gespalten. Der eine Teil ist zu den Radikallinken gegangen und der andere Teil, also teilweise wirklich Kommunisten dabei sind, und der andere Teil ist zu einer Partei gegangen von einer ehemaligen Liberaldemokratin, sozusagen Abspalterpartei von, also so als wäre ein Teil der SPD zu einer Abspalterpartei von der CDU gegangen, so ist das beim zweiten Teil gewesen. Naja, grundsätzlich ist das ja so, nur dass sie das nicht offiziell gemacht haben bisher. Hey Mars, hast du da, als du in Japan warst, schwarze Leute gesehen? Ja, vor allem in Roppongi, weil das ist so ein bisschen auch, da gibt es so eine Schmuddelecke. Und wenn, also es ist wirklich, wirklich ganz krass, wenn du Schwarze auf der Straße siehst, sind es meistens so Anquatscher von Clubs. Das ist irgendwie, ich weiß nicht warum, also die, vielleicht auch, weil das so ein, weil die keine anderen Jobs kriegen, ich kann es dir nicht sagen. Also kann ich mir gut vorstellen, das ist ja durch diesen Homogenitäts, die Japaner wollen ja alle möglichst gleich sein, ist halt jeder, der irgendwie raussticht, egal andere Haarfarbe oder andere Hautfarbe. Ja. Wenig gemocht. Weil es gibt auch ist, dass Dönerläden übrigens, also habe ich auch gesehen, aber nur ganz wenige. Das Lustige ist, ich glaube, es gibt sogar einen Dönerladen von dem Hamburg, von dem, ich weiß nicht, ob das Hamburg kommt, auf alle Fälle ist aus Deutschland. Der in Japan einen Dönerladen eröffnet hat. Hier, das Gebäude ist dieser Mandarake Shop. Also das ist komplett voll mit Anime, Manga, Actionfiguren. Von oben bis unten. Anime. 7 Stockwerke. Und eins davon ist ab 18. Zwinker, zwinker. Unglaubliche ja. Sachen, die ich da in diesem Stockwerk ab 18 gesehen habe. Ich schüttel ja, mich jetzt noch. Marsaffe nicht mehr derselbe. Ich halte einiges aus, aber da waren, also das war wirklich schon krass. Ja. Ja. Das ist, 2014 haben sie ja entschieden, dass Animes keine Kinderpornografie sein können. Haben sie extra ein Gesetz gemacht. Ja, weil ihnen halt das Ausland wahrscheinlich extrem auf den Sack gegangen ist. Ja, das Ausland hat halt verlangt, dass sie den Besitz von Kinderpornografie verbieten. Das war bis dann, war nur die Verbreitung verboten und so, aber nicht der Besitz. Und dann haben sie ein neues Gesetz gemacht und haben aber explizit reingeschrieben, gilt nur für echte Kinder. Sozusagen. Also gezeichnete Kinder, legal. Hervorragend. Einschränkung der Rechte der Frau plus Loli-Bildchen. Ja. Wundert sich doch irgendjemand, warum ich das für ein Paradies halte? Anime-Tigis. Das geht doch nicht. Naja, aber es ist... Wegen der Funko. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, sorgt das aber dafür, dass ich glaube, von den Vergewaltigungsraten ist Japan allgemein ja Und auch wenn man von solchen Fällen, also ich sehe manchmal dann Fälle, wo jemand dann halt irgendwie, wo beschuldigt wird halt was mit Schulmädchen, also 16-, 17-Jährigen ins Love-Hotel gegangen zu sein und so, aber das scheint da auch so selten zu sein, dass das newsworthy ist. Also nicht so wie bei uns, wo ja, wenn man dann in die Statistiken guckt, merkt, dass 99,9% dieser Fälle gar nicht erst in den Medien landen. Auch aus Opferschutzgründen. Bei uns landet es ja höchstens mal in den Medien, wenn ein Kind ermordet wird. Hey, sag mal, kannst du mir mal erklären, wieso Leute aus asiatischen Ländern, die hier so zum Beispiel nach Heidelberg kommen, so oder generell nach Deutschland in Großstädten oder auch in kleineren Städten, dann immer teilweise mit so Masken rumlaufen, wie hier gerade im Bild? So, die ja, laufen einfach durch die Innenstadt und haben so Masken auf. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die sind selber erkältet. Okay. Und möchten das nicht verbreiten oder sie haben Angst davor, sich zu erkälten durch Tröpfcheninfektion. Ja, also es ist halt so du kriegst halt wirklich in Japan vom Arzt dann verordnet, wenn du halt krank bist, dass du halt diese Maske tragen musst, wenn du halt Schnupfen oder so hast, damit du andere nicht ansteckst. Dadurch, dass es halt so eine so stark besiedelte Gebiete sind, wo sie wohnen, ist das natürlich auch sinnvoll. Ich meine, Leuten in so einer S-Bahn bist und dann hast du einen, der dann Schnupfen hast, dann hast du danach mindestens einen Waggon mit 100 Leuten, die dann alle womöglich auch noch einen Schnupfen kriegen. Okay, aber das ist jetzt mal noch eine Nachfrage, ein bisschen spezifischer. Wie sieht es da mit Impfung aus? Sind die alle großteils geimpft oder? Die haben die gleichen Impfprogramme wie wir. Also, du kannst ja nicht gegen Schnupfen oder Erkältung impfen. Das... Nee, natürlich nicht. Dagegen kannst du nicht. Und gegen die anderen. Aber Sachen, du darfst zum Beispiel auch normal... nicht schneuzen, ne? Also, so wie wir das hier machen. Oh, mir läuft die Nase, holst das Taschentuch raus, bröt. Das ist das Letzte, was du machen solltest da. Lieber hochziehen. Und wenn das noch so laut ist, und eigentlich in Deutschland wäre das ja das Schlimmere, wenn du da sitzt und ständig hochziehst, aber das ist das Richtige in Japan. Zieh's hoch. Ja, weil du halt eben damit nicht deine Krankheit woanders hin verbreitest, sondern nur in dich reinziehst. Und sozusagen, ich mag das Land. Das ist toll. Aber wie gesagt, Impfungen sind da, das, wenn du dir die anguckst, Polio und alles, haben sie genauso die Impfprogramme wie wir. Sie haben auch ein Gesundheitssystem. Ist nicht ganz so gut wie das von uns. Aber es ist auf alle Fälle so gut. Ich weiß von, wie gesagt, von dem von Jailis, von Peter Payne, der ist froh, dass er in Japan lebt und ein japanisches Gesundheitssystem hat, weil da kriegt er um Längen bessere Gesundheitsversorgung als in den USA. Ja, okay. Und das für weniger zu bezahlen. Ja, in den USA kriegst du ja, wenn du Geld hast, eh alles, aber da kriegst du es halt für normalen Preis. Mhm. Okay. Ja, und hier sieht man mal so ein bisschen, wie das halt außerhalb von Tokio aussieht, auf dem Land sozusagen. Genau, das ist hier aus dem fahrenden Shinkansen fotografiert, der gerade so mit seinen, was weiß ich, 270 warum ist der gefahren. Warum ist das Bild so scharf? Kann doch gar nicht sein. Keine Ahnung. Was? Das Bild ist voll klar, ein bisschen verschwommen. Okay, jetzt. Ja, jetzt, klar, siehst du die Bewegung. Ja, aber so sieht halt die Countryside aus. Das ist auch wirklich schön. Ne? Und der Fuji ist sowieso... Da kann man sich gar nicht vorstellen, wie perfekt dieser Berg ist. Hey, wie sieht es eigentlich in Japan mit Sozialversicherung aus? Ja, ähnlich wie hier, glaube ich, oder? Ja. Ich weiß es gar nicht. Also solche Sachen haben mich als Tourist ja nicht wirklich berührt. Ja. Also du musst ja auch sozusagen in die Krankenversicherung vorweisen, wenn du Visa haben willst für Arbeiten. Okay. Dass du entweder eine Krankenversicherung hast in deinem Land oder aber ansonsten müsstest du halt in deren Krankenversicherung. Also sie haben ein Sozialsystem, die haben auch Rentensystem. Die Rente ist nur teilweise halt so niedrig, dass zum Beispiel wollen sie ein Gesetz machen, dass sie das Rentenalter auf 70 Jahre erhöhen. Und das nicht wie bei uns, von wegen, weil die Rente nicht mehr bezahlbar ist, sondern weil die Rentner sagen, sie wollen länger arbeiten. Warte, was? Ja, das Rennalter ist 65 und da werden die Leute dann auch einfach entlassen. Okay. Gestickt und danach können sie dann nur noch irgendwelche Billigjobs machen und für manche reicht halt die Rente einfach, zum Beispiel wenn du in Tokio lebst, reicht halt die Rente dann nicht mehr aus, um deine Wohnung zu halten, wenn du nicht mehr arbeitest. Ja, okay, ja. Und da bitten viele, haben halt die Rentnervereine verlangt, dass das Rentenalter auf 70 erhöht wird, damit sie länger in Arbeit bleiben können, damit sie nicht mit 65 zwangsentlassen werden. Okay, okay. Aber es ist sowieso das Arbeitsethos da zu sehen, ist der absolute Hammer, wenn man aus Deutschland kommt. Also ich bin da in die Berge gefahren mit dem Bus und der Busfahrer hat immer, wenn er angehalten hat bei Rot oder weil ein bisschen Stau war oder weil eine Haltestelle war, guckt er in seinen Rückspiegel und sagt dann, ich schaue in den Rückspiegel, ich schaue nach links, ich schaue nach rechts, alles ist frei, ich fahre jetzt los. Und das hat er jedes Mal gemacht, wenn der angehalten hat. Und das gibt halt dem, wenn du in dem Bus sitzt, gibt dir das ein total gutes Gefühl. Du hast das Gefühl, der ist aufmerksam, der passt auf, was passiert und so. Das ist aber auch eine Sache, die haben sie auch zum Beispiel bei den Zügen. Also das ist eine Sicherheitsmethode. Sie müssen zum Beispiel auf Signale zeigen und sagen, Anzeige, grün, Geschwindigkeit 140. Weil ja, das soll die Aufmerksamkeit erhöhen für ihn, jeweils für den Fahrer. Und das müssen sie sozusagen die ganze Zeit machen. Die haben in Shinkansen haben sogar Kameras, wo sie überprüfen, Blackbox-artig, ob er das auch immer gemacht hat. Und wenn nicht, und es kommt zum Unfall, dann ist der Fahrer schuld. Das ist auch deswegen, die an Bahnhaltestellen überall hinzeigen und so die ganzen Mitarbeiter dort, weil einfach sie sagen, dadurch, dass sie halt etwas sagen und gleichzeitig eine Bewegung machen, wird es mehr wahrgenommen. Ja, selbst der Typ, der im Miyazaki-Museum die Projektoren bedient hat, hat dann Schalter 1 aus, Schalter 2 aus, Schalter 3 aus, genau. Schalter 1 ein. Ne? Und hat dann immer seinen Sermon dazu gegeben, wenn er was gemacht hat. Ist eine ganz andere Art zu arbeiten als hier. Aber Das ist keine schlechte eigentlich. Das ist das perfekte Land für mich, weil ich kann auch ewig lang labern, so alles, was ich mache, so beschreiben, so. Tür auf, Menschen rein. Als ich einmal eine Sendung zu spät begonnen habe, weil der USB-Stick kaputt gegangen war, und ich einmal noch durch die Stadt radeln musste, um den anderen zu holen mit der Sendung, ist mir das auch passiert, dass ich dann gesagt habe, okay, MR-List an, Samplitude an, Playlist einziehen. Ich dachte, Moment, da steht on air. Oh. live über den Stream gegangen. Oh. Hey, das ist ja mal eine interessante Lampe. Das ist ja cool. Das ist in einem buddhistischen Schrein. Das ist hier das Allerheiligste des buddhistischen Schreins. Das ist jetzt inzwischen sind die Bilder aus Kyoto, der alten Hauptstadt von Japan, bevor es Tokio. Aber hier bitte keine Swastikas im Stream zeigen, okay? Keine Swastikas. Wenn sind die falsch rum. Du, apropos Swastikas, bei diesem Japan Railway Magazin von NHK World haben sie zum Beispiel so einen wunderschönen Zug in so einen Touristenzug in Kyoto. Das ist im Westen eine Insel in Japan, so ein Touristenzug und die geht da durch und sagt, oh, schaut ja, richtig schönes Kyushu-Design und ich denke mir, da sind lauter Hakenkreuze an der Wand, die haben wirklich das Design, weil wirklich, dass sie halt so eine Wand gemacht haben, so aus Holzpaneelen und überall Hakenkreuze drin. Richtung als Design, ich dachte nur so, oh Gott, wenn ich jetzt das Video auf Facebook teile, mache ich mich der Volksfans, entschuldige. Ich würde ja Also ich weiß nicht, was du an Volksfans so lustig findest. Also da würde ich gar nicht so kichern. Keine Nachricht. Ich würde super gern mal mit dem Evangelion Shinkansen fahren. Der fährt nur an ganz bestimmten. Aber schnell sein. Ja, ich weiß. Und man darf auch nicht in dieses, es gibt ja dann so ein richtiges Eva-Cockpit in dem Ding drin. Das darf man aber auch nur benutzen, wenn man irgendwie ein Preisausschreiben gewonnen hat oder irgend sowas. Ja, der Zug fährt aber nur noch bis 13. Mai, dann wird er abgeschafft. Tja, dann kommt irgendwas anderes wahrscheinlich. Naja, der ist halt, dieser Evangelion-Zug ist halt, eigentlich wollten sie den 2015 schon verschrotten. Das ist krass, der Zug ist gerade mal 20 Jahre alt und er war schon wieder alt. Und also zu alt nach der Meinung von denen. Und dann haben sie halt noch mit dem Evangelium-Projekt jetzt 3 Jahre verlängert. Aber jetzt im 13. Mai ist die letzte Fahrt für den Zug. Und dann war es das. Dann kann man nicht mehr mit dem Zug fahren. Der fährt auch nicht mehr nach Tokio. Der fährt nur noch bis zwischen Osaka und Fukuoka. Ja, der fährt nur so ein relativ kleines Stück auch, ne? Also. Naja, er fährt halt den Westteil, das sind auch so 500. Bald halt leider nicht mehr und dann ist er. Dann, warum verschrotten? Die könnten ihn doch der Deutschen Bahn spenden, dann können wir noch eine Runde damit fahren. Ja, wahrscheinlich wird er ins Kyoto Railway Museum kommen oder so, oder in irgendein anderes Eisenbahnmuseum. Einfach, wo unterschiedlichste Züge jetzt schon drinstehen, aber es ist halt, das ist, wie gesagt, das ist die Baureihe 500 war so eine Zwischenbaureihe zwischen den alten, die Baureihen, die noch ähnlich so aussehen wie unsere ICEs und den Enten, den Enten-Shinkansen. Diesen mit den Entennasen, mit dem bist du ja wahrscheinlich auch gefahren. Ja, aber was man dann auch noch dazu erklären, was man auch noch erklären muss, ist halt, dass die haben ja ein anderes System als wir. Also sie haben die normalen Gleise und zwischen den normalen Gleisen laufen zwei für die Shinkansen. Also da fahren nur die Superschnellzüge drauf. Was dann ja, halt auch. Die ja zwei Spuren haben. Die normalen Züge sind ja nur 1047 Millimeter groß, also so einen Meter ungefähr breit. Aber auch damit halt die Schnellzüge reibungslos fahren können und nicht von irgendeinem Vorstadtzug, wie es bei uns ist. So, wir müssen leider noch warten, bis der vorliegende Zugabschnitt frei ist oder irgend so ein Scheiß. Das gibt's da halt nicht. Ja? Und wenn du dann du so völlig naiv im Bahnhof stehst und dann kommt so ein Ding mit fast 300 durch den Bahnhof, dann hast du aber auch einen ordentlichen Schreck gekriegt. Weil hier fahren alle Züge so im Schritttempo, sobald die in bewohntes Gebiet kommen, aber die sind da gnadenlos. Die hauen das Ding mit voller Geschwindigkeit durch den Bahnhof. Nein, nicht ganz, also 240, aber die Geschichte ist die, sie haben halt alle japanischen Bahnen, also fast alle japanischen Bahnen, fahren halt nur auf Kappspur, das ist ein Meter groß, so wie bei uns Straßenbahnen. Kurven enger machen, sodass sie halt durch dieses gebirgige Land sie besser durchkriegen, die Züge. Und das Problem ist, du kannst auf dieser Strecke, wenn du wirklich eine gerade Strecke hast, vielleicht 160 fahren. Danach wäre die Vibration zu stark und dann entgleist der Zug einfach. Und deswegen haben sie halt beim Shinkansen unsere Spur, also die 1,4 Meter Spur, genommen. Und haben aber dann nicht, so wie bei uns sie es vielleicht gemacht hätten, dass sie einfach die alten Linien verbreitert hätten, die Zugspuren. Das haben sie dann nicht gemacht, sondern sie haben dann einfach neu gebaut, weil sie gesagt haben, dann stören wir wenigstens nicht den normalen Verkehr. Weil als sie zum Beispiel den ersten Shinkansen gebaut haben, hätten sie keine Zeit gehabt, den irgendwie da zu bauen auf der regulären Strecke, weil da fuhr damals schon alle 4 Minuten ein Zug. Einfach mal die Schienen verbreitern und so. Und dann hätten sie auch noch alle gestört, die Regionalzüge, wie du sagst. Und deswegen fahren sie halt alle mit eigenem System. Nur auf zwei Strecken fahren sie, glaube ich, haben sie halt dann die, auf weniger belebten Strecken haben sie dann die Regionalbahn abgeschafft und fahren nur noch mit Shinkansen dann in dem Bereich. Und das ist nur zwei Strecken im Norden. Ansonsten haben sie es halt wirklich alles neu gebaut, einfach weil es haben sie es leider nicht gemacht und das stört bis heute. Wenn es bei uns genauso gemacht hätten, würden die Intercity bei uns, Express bei uns super fahren. Ja, hier das sind gerade Bilder aus dem Toei Studio Park. Das ist so ein Filmpark, so ein kleiner da. Die haben sogar einen echten goldenen Bären da. Was halt das Abgefahrene ist, dass da werden halt wirklich auch Filme gedreht. Das ist praktisch so ein Standard japanisches, ein mittelalterliches Dorf mit allen möglichen wichtigen Gebäuden und einer schönen Brücke und so. Ja. Ja, so Toei sollte ja auch viel was sagen. Das ist eines der größten japanischen Filmstudios. Die haben auch viele der hierzulande bekannten Animationsserien wie Heidi oder Wiki und so produziert damals. Ja, Kyoto ist so neben Tokio die zweite Anime-Stadt, so von den Produktionsstudios her. Ja, und Nintendo sitzt auch, Hauptquartier sitzt auch in Kyoto. Also ist schon auch eine Kulturstadt. Jeden Fall. Gab es natürlich auch eine Show hier, wie beim Film halt, wie so in so Filmparks üblich, so eine Action-Show mit Jungs, die da Schwertkampf gemacht haben und so. Und hier aus dem Wasser taucht ein Drache auf irgendwann und spuckt dann irgendwie Wasserdampf durch die Gegend und so. Also Schnickschnack. War ganz lustig, aber ich glaube jetzt, ich sag mal, ich würde niemandem unbedingt empfehlen, sich das anzugucken. So spannend war es jetzt nicht. Aber bis auf die Riesenspiegeleier, die darf man sich natürlich nicht entgehen lassen. Was auch immer den Japanern da eingefallen ist, da zwei Spiegeleier in einer Pfanne von 5 Meter Durchmesser zu braten. Ne? Und hier, das ist wahrscheinlich aus irgendeinem Film. Fand ich auch sehr lustig, den Beauty Parlor Selfish. Hey, das ist ehrlicher als die meisten von unseren Schönheitssalons. Ja, auf jeden Fall. Und dann gibt es hier noch eine Ausstellung mit, ich weiß nicht, sind das Power Rangers oder keine Ahnung, was das genau ist, auf jeden Fall. Sag mal, ist, oh, cool, das ist Mumen Rider und Power Rangers, nice. Ist Godzilla eigentlich da immer noch ganz beliebt so? Also er ist auf jeden Fall gegenwärtig, wenn du in diese Shops gehst und so, gibt es 1000 Modelle und Schnickschnack. Und es gab ja auch jetzt vor 2 Jahren, oder wann gab es den Shin Godzilla mit unter der Regie von dem Hideaki Anno, der auch Evangelion gemacht hat. Also ist auf jeden Fall ein Teil der Kultur da und wird auch immer alle paar Jahre wieder aufgewärmt. Und hier kann man dann genau gucken, welcher Power Ranger wann und wo und wer den gespielt hat. Und All die, und mit all den Bildern und den Szenen, die sie dann bei unserer Version rausgeschnitten haben, wo sie dann irgendwelche Ami-Kids das haben spielen lassen. Und das hier ist ganz lustig, das ist ein Bus, eine Busanzeige. Und wenn man hier guckt, sind hier diese runden Plättchen und dann wandern da immer die Plättchen von links zu links. Dann kann man sehen, wie lange braucht mein Bus noch, bis er hier ist. Wie viele Stationen ist er noch entfernt. Ja, also gut, also wir haben bei uns in Salzburg auch Anzeigetafeln, wo draufsteht, wie viele Minuten er braucht. Aber bei uns ist das eher so Lotto. Da steht dann, Bus braucht noch eine Minute und du teilweise steht dann das eine Minute da 5 Minuten lang. Also. Okay. Ja, hier ist so ein Entenschnabel, Shinkansen. Aber hier sieht man es richtig schön, die alte Strecke. Da sieht man eine kleine Regionalbahn. Das ist die alte Tokaido-Strecke und daneben der Shinkansen, der wirklich auch auf Ständern einfach dann daneben gebaut wurde oder teilweise auch durch ein ganz anderes Gebiet gebaut wurde oder aber auch schnurgerade gebaut wurde, dass auch wirklich gar nicht langsamer werden muss und so. Ja, es ist schon krass, mit den Dingern zu fahren. Also es ist auch gar kein Vergleich mit unseren ICEs, weil die fahren viel ruhiger und du merkst die Geschwindigkeit überhaupt nicht so sehr. Ja? Die schweben fast, das ist der Hammer. Ja, und gibt ja bald den Zug, der schwebt. Also die sind ja jetzt am Bauen des ersten Maglevs. Ja gut, wir haben Tokio doch, Deutschland hat doch schon so einen Schwebezug gebaut. Wir haben ihn dann nur verschrottet wie ein Stiefkind verhandelt. Naja, wir haben ihn auch ein bisschen, vielleicht wieder so typisch deutsch, zu kompliziert gemacht. Sie haben sich ja erstmal 20 Jahre gefragt, wie kriegen wir es hin, dass das Ding überhaupt schwebt im Stehen? Die Japaner haben sich gesagt, warum soll es im Stehen schweben? Wir machen es so, das Ding fährt los auf normalen Gummirädern, beschleunigt bis 160. Durch die Induktionsspannung kriegt er genug Kraft, dass er von alleine anschweben kann und dann zieht er einfach unten die Räder ein. Und dann schwebt er einfach, bis er wieder langsamer wird und wird an der Seite mit so Magnetstreifen halt nach vorne bewegt. Also die haben sich da einfach gedacht, wir machen es einfach leichter und so funktioniert es auf alle Fälle. Das ist ja ganz clever. Ja, bei uns da, vor allem, die bauen haben es in einer Wanne gebaut und du kannst eine Wanne eigentlich viel besser bauen als so einen blöden Streben, wie wir gebaut haben. Da ist ja die Sicherheit schon viel mehr da, weil du hast links und rechts die Wand, also der Zug kann gar nicht ausbrechen, auch nicht bei 500 oder 600 km/h, wie der ist jetzt, ich glaube, der Rekord ist jetzt bei 603 Stundenkilometern. Und jetzt wollen sie ihn dann bauen, der fährt dann mit 500 Stundenkilometer mitten durchs Gebirge durch. Da fährst du ja wirklich echt 500 Kilometer in der Stunde. Ja. Das ist echt viele Kilometer in der Stunde. Ja, das ist... Wenn sie in Tokio in den Transrapid einsteigen. Guck mal, die sind auch ganz gut aktiv. Guck mal, ihr Rapid-Zug, der ist auch trans, ja. Also hier ist voll cool. Ja. Der ist trans-Rapid. Du musst den Zug mit den richtigen Pronomen ansprechen. So. Sonst darfst du nicht mitfahren. Darf ich in sie einsteigen? Und tschüss. Zuerst wollten sie ihn von Hamburg nach Berlin bauen, dann wollten sie ihn zu einer Regionalbahn in Nordrhein-Westfalen machen und zum Schluss wollten sie ihn zu einer S-Bahn machen. Und dann haben die Chinesen gekauft und haben ihn gebaut. Ja, nur die Chinesen erweitern ihn nicht einmal. Die haben ihn gekauft, haben ihn ausprobiert, haben gesagt, ist scheiß Technik, wir bauen einfach, haben sich dann den ICE gekauft. Haben die beiden zusammengebaut und fahren jetzt mit eigenen Zügen, die sie von beiden Systemen geklaut haben, dann ganz normal mit 360 km/h. Wie sieht es in Japan eigentlich aus mit erneuerbarer Energie? Du fragst immer Sachen, OPEX. Ja, tut mir also leid. Windräder habe ich keine gesehen. Sagen wir es mal so. Also Solaranlagen sind im Süden im Kommen, da mussten sogar die Unterstützung kürzen, weil ansonsten hätten sie zu viel gebaut und die Stromnetze wären zusammengebrochen, weil so viel Solarenergie drin wäre. So wie bei uns. Ja, wie gesagt, das Hauptproblem für Japan ist halt derzeit, die Atomkraftwerke sind außer 4 Reaktoren alle aus und wahrscheinlich werden höchstens 20 Reaktoren jemals wieder in Betrieb gehen. Bis auf Öl und Kohle. Okay. Mhm. Also sie irgendwie der CO2-Haushalt von Japan, die haben in den letzten 5 Jahren es jedes Mal geschafft, die versprochenen CO2-Werte, die sie einhalten wollten, um das Doppelte zu überschreiten, weil einfach sie nur noch Öl und Kohle haben, weil, wie gesagt, die Atomkraftwerke kriegen sie irgendwie nicht wieder an und Öl und Kohle sind auch die effizientesten. Also das Problem ist halt, naja, schau dir die Bilder an. Japan hätte viel Platz für viel erneuerbare Energien. Aber sie wollen es halt nicht, weil sie auf der anderen Seite auch die Natur natürlich ehren und nicht überall ihre Windanlagen dann stehen haben wollen, die dann die Berge verschandeln. Aber wenn man so schöne Berge hat wie da, dann muss ich sagen, ist das auch völlig in Ordnung. Ja, aber Beton sieht doch schon viel, viel besser aus als so Grünzeug. Und Naja, da sagt der pazifistische Extremist, wäre es nicht Japan hauptsächlich mit der Atomenergie versorgt und außerhalb? Nein, nicht mehr. Das war mal halt, wie gesagt. Also man muss einfach nur gucken in Liste der Atomkraftwerke in Japan und muss einfach mal gucken, welche sind an und die Liste ist sehr klein. Hm. Wie gesagt, weil einfach, sie haben alle abgeschaltet, also sie haben die Typ Fukushima haben sie sofort abgeschaltet, um sie zu überprüfen. Die Druckwasser sind dann nach und nach ausgegangen, ganz normal wegen den Kontrollen, weil die müssen ja immer wieder kontrolliert werden, die Kraftwerke. Und beim Wiederanfahren galten dann die neuen Sicherheitsrichtlinien. Dafür mussten die erstmal umgebaut werden. Und dann haben, wie gesagt, viele der Gemeinden. Also es ist halt so, Atomenergie war schon immer problematisch in Japan wegen der Atombomben. Aber in den 50er, 60er Jahren hat die Regierung den Japanern die Atomenergie damit gut geredet, dass sie gesagt hat, ja, wir bauen keine Atombomben, machen wir nicht, diese bösen Sachen, aber wir machen friedliche Atomenergie, die macht nichts, da passiert nichts, die ist gut. Astro Boy funktioniert auch mit einem Atomreaktor in seinem Bauch. Also so nach der Art, also Astro Boy war auch so ein bisschen Atomenergie promoten und so, im Japanischen heißt er auch Tetsuman Atom, also das kleine Atom. Und nach Fukushima ist halt dieses Vertrauen in die Atomenergie zerbrochen. Und jetzt ist für die Fukushima das gleiche wie Hiroshima. Und damit reagieren sie alle. Okay. Atomkraft in Erdbebengebiet, definitiv der Mad Drax. Die Geschichte ist die, Fukushima ist nicht wegen dem Erdbeben gekommen, sondern wegen der Überschwemmung danach. Der Fehler bei Fukushima war nicht die Erdbebenunsicherheit. Das Ding war erdbebensicher. Die Generatoren für die Notstromanlagen im Keller gebaut haben, aufgrund von Gewicht, statt zum Beispiel auf dem Berg dahinter. Also Fukushima ist kein importiertes Problem. Das war schon immer da. Das Problem halt, die Notstromgeneratoren sind durch den Tsunami unter Wasser geraten und einfach kaputt gegangen. Und dadurch konnten sie nicht mehr kühlen. Das ist nicht gekommen durch die Reaktoren selber. Die Reaktorkörper selber sind heil die sind geschmolzen, weil halt die Kühlung fehlte, weil halt die leider, wie gesagt, die Generatoren nicht in einem tsunamisicheren Gebiet waren. Das ist auch der Hauptgrund, warum die meisten Atomkraftwerke derzeit aus sind, weil auch da die Generatoren alle im Keller sind. Okay, okay, ja. Sascha? Sascha? Ja? Kannst du irgendwie was zu Hikikomori erzählen? Hikikomori? Das sind Menschen, die, das sind halt Leute, die fast den ganzen Tag in ihrem Zimmer nur sind, also so wie ich. und halt auch, aber teilweise, wenn ich den ganzen Tag nur im Zimmer sind, sind zum Einkaufen, sondern da versorgen dann die Verwandten, auch schamen sie damit, einfach weil sie halt diese doch schon sehr enge Gesellschaft Japans satt haben, dieses, auch diese soziale Konformität, an die sie sich halten müssen und dann halt in der eigenen Wohnung leben und dort ja ihre Hobbys oder was sie machen halt verleben. Ist halt, das ist sozusagen das früher war ja Otaku so das Negativbild für viele Japaner. Otaku sind mittlerweile etwas weniger schlecht angesehen. Hikikomoris sind es, weil die sind halt komplett sozial weg bei Otakus. Sagen sie noch, naja, die gehen ja wenigstens manchmal mit ihren Cosplays dann zu Comic-Hack oder zu irgendwelchen Veranstaltungen oder machen, weil wie sollen sie sonst Animes leisten und so, aber Hikikomori sind halt die heutigen Boom-Männer in Japan. Okay. Also das ist, kommt das daher, dass sie von der Gesellschaft nicht akzeptiert werden oder wie du gesagt hast, dass sie einfach von selbst sagen, so ich habe keinen Bock auf die Gesellschaft, ich werde Einsiedler? Je nachdem, also einige sind halt, haben wahrscheinlich Probleme gehabt in der Gesellschaft, aber viele sind halt wirklich von eigenem Empfinden her so, dass sie halt eher so einsiedlerisch sind. Ich meine, man muss dann denken, das ist ja auch zum Beispiel buddhistische Mönche, Mönchtum ist ja auch immer noch sehr in Ehren gehalten dort und buddhistische Mönche sind ja auch Menschen, die sich aus der Gesellschaft rausbewegen, in ihren Tempeln nur noch leben, dort ihre Rituale machen und so. Und dafür halt auch dann von den Anhängern dieses Tempels jeweils versorgt werden mit Spenden. Und sozusagen, das ist diese Tendenz, aus der Gesellschaft rauszugehen, ist sozusagen eigentlich im Glauben auch ein bisschen mit drin, auch so in der Kultur. Sie kann halt im normalen Leben für die meisten nicht gelebt werden, weil wie willst du sonst in diesem Land überleben da? Zu viel Soja. Naja, Gott, die essen zwar viel Soja, aber die essen auch viel Fisch. Also es ist nicht so, dass sie keine Eiweiße und kein Testosteron haben in Japan. Ja, das ist... wegen Soyboys. Ja, wobei ja das mit den Soyboys ja auch so ein Meme ist. Es gibt doch da Meta-Analysen, die darauf hinweisen, dass du kein Östrogen aufnimmst, was ja das ein Vorbotenstoff vom Östrogen ist im Soja enthalten, dass wenn du aber keinen Mangel an dem Vorbotenstoff hast, nimmst du halt nicht mehr zu dir. Aber ist, glaube ich, einfach die, es liegt nicht am Soja, es liegt einfach am mangelnden Fleischkonsum vielleicht bei manchen von denen. Ja. Ja, da fragt gerade jemand im Chat, ob ihr in dem Selbstmordwald da wart. Nö. Also du machst halt. Nö, war ich nicht. Also, hab ich mir auch schon das gedacht. Das ist zwar hier jetzt da das Bild mit dem Stern im Gesicht. Das ist zwar direkt am Fuji auch, aber der Selbstmordwald war jetzt nichts, was ich muss da nicht hinlaufen und irgendwie gucken, ob da einer hängt, ist, wie Logan der Paul. Fuji ist auch einer der Gründe. Der Fuji ist auch zum Beispiel einer der Gründe, warum das halt ein Selbstmordwald ist, weil natürlich sie dann zumindest sozusagen im Schatten von Fuji-san, von diesem Berg, dann sozusagen ihr Leben lassen und deswegen sie halt dort auch es größtenteils tun. Also das hat halt auch mit dem Berg zu tun. Aber normal denkende Menschen würden da schon nicht gerne hingehen und vor allem nicht mit Kamera und dann auch nicht so. Also ich hab mal einen Kannibalenfilm aus den 80ern gesehen. Ganz ehrlich, die Schauspieler dort konnten besser ihre gefakte Empörtheit über das, was sie sehen, Logan Paul zeigen konnte, dass er traurig ist über diesen Tod, wo es um einen echten Toten ging. Das fand ich entsetzlich. So wenig Empathie habe ich noch nie bei einem Menschen gesehen. No. Ja, aber wo warst du denn da gerade? Ich nehme an, dass du das warst im Bild Ja, jetzt gerade machst. das bin ich. Das ist so die letzte Etappe. Da haben wir uns dann absichtlich für so ein klassisches japanisches Hotel entschieden. So richtig mit Bett im Schrank und Verdammt. abends ausrollen. Und im Keller gab es einen Onsen, also so eine Vulkantherme, in der du liegen konntest. Also das war fantastisch. Und das ist halt so in den Bergen, das heißt Hakone heißt der Ort. Ist übrigens da genau da, wo ich da sitze, ist der Ort, an dem später Neo Tokyo 3 stehen wird, wenn Evangelion dann irgendwann losgeht. Also das liegt ja auch da an dem See und in den Bergen außenrum prügeln sich die Evas und so. Und in dem Laden war es halt auch so, dass du gebeten worden bist, halt zum Beispiel zum Essen auch diesen Yukata anzuziehen, also diese etwas weniger noble Form des Kimonos. Das Und ist da halt der hat auch niemand Sommerkimono sozusagen. wegen Cultural Appropriation rumgeweint. Nein, du bist gebeten worden, dich zu verkleiden, in Anführungsstrichen, um zum Essen zu gehen. Ne? Das ist kein Japan. Ich interviewe ja für meine Sendung häufig auch mal japanische Ehrengäste. Und ich habe es noch nie erlebt, dass ein japanischer Ehrengast irgendwie empört darüber war, dass es so viele Anime-Fans gibt, sondern sie sind eher erstaunt, ihre Kultur überhaupt mögen, weil sie das für so eigen halten, dass sie glauben, nur Japaner können das mögen. Die finden, die bewundern das teilweise, wie die Cosplays teilweise genauer versucht werden darzustellen, wie in Japan es viele Cosplayer versuchen. Das ist. Ich glaube, die Einzigen, die sich über Cultural Appropriation da aufregen, sind die wie in diesem einen Video, was ich mal gesehen hatte, von dieser einen, die sich aufgeregt hat über Blackfacing. Weil man ja anscheinend nicht mehr Nadja aus dem Zauberstein cosplayen darf, sind die nicht cosplayen. Oder die Szene oder die Kultur gar nicht verstehen. Weil, wenn man vor allem daran denkt, dass vieles von dem, was Japan heute, das moderne Japan hat ja Cultural Appropriation, wie man so schön sagen könnte, ohne Ende gemacht. Ja, aber Japan. hat nicht jede Anime Kultur ist im nicht aus Japan. Endeffekt, Ja. also. Viele ihrer Essensweisen sind nicht aus Japan. Wenn ich bin ja am Japan. Japanisch lernen und wenn du zum Beispiel guckst, die sie zum Beispiel verwenden, sind eindeutig aus Amerika. Zum Beispiel, wenn man ins Restaurant geht und sich ein Menü dann geben lässt, das ist, und dann gefragt wird, ob man mit Stäbchen essen möchte oder doch lieber mit Forko und Naifu. Naifu is my waifu. Ja, Naifu von Naif von. Ja, oh, Das das ist ist. niedlich. Es ist Da wird aber gar wirklich nicht. sehr zuvorkommend und auch dann wirklich sehr einladend, dass du mehr Möglichkeiten hast. So. Das ist schon gut. Das ist schon Ja, gut. es kommt halt darauf an, was sie aber essen, wenn besser sie. ist es, du versuchst einfach das mit den Sachen zu machen, die sie dir hinlegen. Weil, also mir wäre es zu peinlich gewesen, nach Naifu und Forku zu Naja. fragen. Meistens das Naifu. japanisches Essen ist ja auch so zubereitet, dass du es mit Stäbchen essen kannst. Also zum Beispiel die Tonkatsu, die Schnitzel werden ja da auch extra schon in Stücken geschnitten und so. Sag mal, könnt ihr bitte aufhören, über Essen zu reden? Das Katsu macht mich Curry. Mm. Ja, ich habe voll Hunger, Alter. Ohne Ja, Spaß. was ist da los? Aber Der Ebel schreit jetzt gleich aus Protest Kulturmarxismus, einfach weil er Hunger hat. niemals. und das hier war mein Ausblick morgens, als ich im Hotel das Fenster aufgemacht habe. Das muss man auch erstmal haben. Man muss nämlich Glück haben, dass der Fuji sich überhaupt zeigt und dann noch so perfekt. Ah. Ja, er verhüllt sich gerne und du hast echt einen wunderbaren Ausblick bekommen auf ihn. Das ist echt Ja. schön. Wie So schöne gesagt, ich Bilder habe gibt es vorhin nicht schon mehr mal in der gesagt, wir Wikipedia. hatten echt viel Glück, was das Ja. angeht. So schöne Bilder gibt es nicht mehr in der Wikipedia. Und ich glaube, ich habe 8 Millionen Bilder vom Fuji gemacht, gefühlt. Von Dann jeder Berggruppe ein. kann man hier halt in Hakone noch mit einer Seilbahn oben auf dem Ja. Berg fahren und dann hat man hier das Gelbe, was man da sieht, ist Schwefel. Da wird Schwefel abgebaut praktisch. Und dann kann man in die Vulkanfelder hier hochfahren. Das ist nochmal vom Vulkanfeld aus praktisch der Fuji. Und da kann man dann auch, wenn Die man sind ja will, kann man. 2015 ausgebrochen. Ja, da ist zumindest Gas ausgetreten, dann waren die eine Zeit lang gesperrt. Ja. Ja, also die sind schon sozusagen, das ist ja auch schon Ausbruch. Die sind sozusagen ausgebrochen, mehrere Monate gesperrt worden. Das war 2015. Ja, du siehst ja hier oben, da sind ja direkt halt so Spalten, wo dann das Gas austritt. Und du hast halt, oder hier auch nochmal ja, deutlicher, und du hast da, du hast da so einen Pool mit vulkanischem Wasser praktisch, und da drin machen die Eier. Kochen Eier, und die werden halt von dem Schwefel, werden die Eierschalen schwarz. Und man sagt, wenn man eins von denen isst, lebt man, glaube ich, 7 Jahre länger. Und hast du viele gegessen? Ich wollte unbedingt. Aber wenn du dann da oben bist und es stinkt so abartig nach Schwefel, dass du kaum atmen kannst, dann willst du auch so ein Ei nicht mehr haben. Das ist Das ist wahrscheinlich dann die Herausforderung, wenn du es dann gegessen hast, dann lebst du 7 Jahre länger, weil ja, wenn du dir das antust. Nee, ich war nicht in der Lage, das war nicht zu machen. Oh. Den Hügel hier fand ich prima, der sah so Indiana Jones mäßig aus. 1050 Meter stand da, ist der hoch. Und dann kann man halt mit der Seilbahn auf der anderen Seite wieder runterfahren, und dann gibt es auf der anderen Seite noch eine Zahnradbahn und eine Berglinie von der Eisenbahn. Ja. Und dann kann man praktisch so einmal im Kreis fahren. Das ist der Hakone Circuit. Ja. Den gibt es auch direkt, kannst du komplett buchen, so wie er ist. Oder kannst du eine 2-Tages-Karte kaufen, damit du da alles benutzen kannst. Und falls ihr jemals da hinkommt und den Hakone Circuit machen wollt, macht ihn gegen die Laufrichtung. Weil eigentlich alle fahren in die eine Richtung, und wenn man dann gemütlich in die andere fährt, hat man praktisch alles für sich gemütlich leer und ohne Gedränge. Also immer schön gucken, was die Gegenrichtung ist, und dann die Gegenrichtung fahren. Hier ist nochmal ein Bild aus der Zahnradbahn. Schweizer Qualitätsarbeit. Ne? Und die Schweizer irgendwie zusammen mit den Japanern da gebaut. Weiß nicht, ob das Logo aus der Schweiz ist oder aus von den Japanern, aber ich tippe, dass es die Japaner waren. Und das ist halt toll, von Japanern. Wenn man hier sieht, die Strecke ist einfach nur malerisch wunderschön. Ja. Das, tolle Gegend. Habe ich nicht bereut. Ja. Oh, lauter Steinfiguren. Das ist wieder irgendein Strein gewesen wahrscheinlich. Oh, hier diese ganz großen roten Dinger. So, was ist das? Was heißt das? Was bedeutet das? Das ist der Eingang zu einem Schrein. Ein Tori. Ja, aber da ist doch eine Stadt dahinter. Wo ist der Schrein? Der ist ja auf der Seite, wo jetzt das Foto gemacht wurde. Es kann auch sein, dass das hier mehr so ein, schon halt, das ist auch eine touristische Gegend. Ich kann auch ein Eingangstor sein. Normalerweise ist da halt, das Schrein kann irgendeines von den Gebäuden sein. Okay. Also diese Tore da, die stehen nicht einfach nur normalerweise rum, oder? Also die stehen immer nur als Eingänge da, oder? Also sie zeigen halt meistens halt den Eingang zu einem religiösen Bezirk. Okay. Also das ist meine Religion gerade gewesen da auf dem Bild, das Essen, das ist meine Religion. Ein Tori, genau. So ein Tori. Welche, das hier? Ja, nein, das ist mein Gott, nein. Mach's weg. Ich bin ja eher hierfür. Das ist hier das klassische japanische Curry. Eine braune, leckere Soße, ein lecker paniertes Stück Hühnerfleisch und dazu Reis. Boah. Könnte ich jeden Tag essen. Im Gegensatz hierzu, das brauche ich nicht so oft. Das ist Aal, oder? Das waren ganz viele verschiedene Sachen. Wie gesagt, also ich bin eher für die bodenständigen, die bäuerlichen Gerichte in Japan. Aber das geht mir auch in europäischer Küche so. Ich bin eher für die einfachen, deftigen Sachen zu haben, als für die Ötepitöte. Ja. Ein wunderschöner Schinken N700. Und im Hintergrund Odawara Castle. Auch nochmal so ein Symbolbild für die Moderne und die Vergangenheit in einem. Ja, jetzt müssen die Leute auch keine Angst mehr haben da im Chat. Jetzt kommt nichts mehr zu essen. Jetzt sind wir nämlich zumindest mit den Bildern durch. Es sind ja auch erst 2 Stunden und 47 Minuten. Das ist gar nichts. Weiß nicht, gibt es noch Fragen oder... Ja. Gibt es im Chat noch Fragen? Will doch jemand irgendwas wissen? Oder? Die Leute sagen schon, Mann, es ist Fastenzeit. Ja, aber Fastenzeit soll doch gerade dazu dienen, dass man danach das Essen dann besonders genießt. Rinderrouladen. Gibt's okay, was ist das hier jetzt? Essen-Stream, was ist da los? Das können wir eigentlich auch mal machen. Der Futterstream der kontrollierten Opposition. Ja. Boah, aber alle über unser Lieblingsessen reden. Essen vor, so. Das sind einfach so Bilder von sehr schönem Essen. Ja. Du musst dann erzählen von Blinis und. Oh ja, Alter, Blinis, ja, Mann. Wir haben doch hier im russischen Kulturraum da, hier Pfannkuchentage so hier. Ja, da geht ab. Das war Pfannkuchentage. So. Ja, das ist toll. Ich war heute bei Lidl und habe gesehen, da gibt es Tiefkühlblinis mit Hackfleisch. Die haben russische Wochen. Nee, selbstgemachte Blinis sind viel besser. Du brauchst einfach nur eine Babuschka, okay? Du brauchst einfach nur eine Großmutter, eine russische, die macht dir das. Ja, so. Großmütter sind, was Essen angeht, sowieso cool. Ja, nein, ich habe keinen dieser Themenpuffs gesehen, you growl. Du spielst wahrscheinlich auf die, wie heißen die? Die Sexhotels. Love Hotels, oder? Love Hotels, genau. Love Hotels, oder? Ja, die sind eher so. Ja, das ist kein Puff, sondern da gehen Menschen hin, um Sex zu haben, weil ihre Wohnungen so klein sind und so papierdünne Wände haben, dass das ganze Viertel weiß, wenn die irgendwie Spaß haben. Und deswegen oder geht weil man sie lieber, einfach mal was Exotisches haben wollen. Gibt es in Tokio einen Rotlichtbezirk? Ja, gibt's Kabuki-Cho. Das ist direkt halt praktisch neben der Shinjuku Station, aber würde ich einem Ausländer nicht empfehlen. Also es gibt immer wieder Geschichten von Leuten, die abgezogen werden und es ist auch nur halblegal. Ja? Also wenn du da irgendwie besonders curious bist, ich würde es mir trotzdem verkneifen. Also es gibt, und vor allem, du liest immer wieder von Leuten, die da irgendwie mit ihrer Kreditkarte bezahlen wollen und sich dann hinterher wundern, warum auf der Kreditkarte irgendwie 20.000 Euro belastet sind oder Dollar oder so. Warte, also, im Puff mit der Kreditkarte zahlen? Naja, nicht im Puff, das sind halt so Cafés dann da in Kabukicho. Prostitution ist ja in Japan sowieso verboten offiziell, das heißt, das läuft alles so unter der Hand, entweder als Cafés getarnt oder die treffen sich über Laien, also über so einen Messenger, dass sie sich da verknüpfen da mit den Prostituierten und die dann einfach ins Love Hotel gehen. Derzeit sind sie zum Beispiel sehr stark dabei, die sogenannten Yoshikosai Cafés platt zu machen. Das sind halt Cafés, wo 16- bis 17-jährige Mädchen halt dann ja entweder als Bedienung arbeiten oder als Masseure oder als einfach nur in einem Schaufenster sitzen und irgendwelche Girly-Sachen machen, wie, keine Ahnung, Handy spielen. Und dann stehen davor irgendwelche lüsternen Leute und gucken sich das an und ja. Ja, es gibt ja auch ganz viel so Sugar Daddy-Geschichten und so in Japan, dass junge Mädchen für Geld ältere Männer Gesellschaften und solche Sachen. Also es gibt's schon durchaus, ist aber alles mit Vorsicht zu genießen. Ja, da sollte man dann lieber die nicht so sexuelle Variante wählen und in ein Maid-Café gehen. Da kann man dann mit hübschen, attraktiven jungen Damen in Zimmermädchenkostümen zusammen Kaffee trinken und sich unterhalten und so. No Sex. Oder in Kimono-Fans-Kostüm jetzt, in Tierkostüm. Gibt es mittlerweile für alles. Es gibt sogar mit Katzenkostümen und so. Ihr fragt jemand, ob das von den Yakuza betrieben wird. Ja, also diese illegalen Prostitutionsgeschichten sind in der Hand der Yakuza. Ja. Das ist auf jeden Fall so. Und das ist, wie gesagt, dieses eine Viertel sonst und ein bisschen noch in Roppongi, aber eigentlich halt. Eigentlich halt nicht, weil offiziell verboten. Du hast halt dann halt noch andere Städte, halt dann wahrscheinlich auch in Kawasaki irgendeine Gegend oder in Yokohama, aber halt. Eine pro Stadt halt. Also, oh ja, hier Tannhäuser Gate sagt im Chat was Richtiges. Die Yakuza-Spiele für die Playstation. Da kann man wirklich fast, also das ist wie ein Spaziergang in Kabukicho. Das ist schon relativ wirklichkeitsnah. Ich habe im Chat gefragt gehabt, wie das mit der Organspende aussieht. So, das Ich weiß, dass es in China so vor sich geht, dass es halt illegal ist, dass da Leute, die im Gefängnis halt so sitzen, dann die Organe abgenommen kriegen, aber weißt du da, wie das früher mal nicht illegal. Ja, früher also war es nicht illegal. Weil früher war es bei Todesstrafe-Kandidaten in China nicht illegal, aber in Japan, Japan dauert es 30 Jahre, bis jemand, wenn er die Todesstrafe bekommen hat, dann auch mal hingerichtet wird und dann übrigens mit dem Strang. Das heißt, okay, da kannst du danach mit den Organen auch nichts mehr anfangen, weil der hängt 3-4 Minuten, da er tot ist. Mhm. Also da ist wirklich, da in der Hinsicht nicht, nein. Und China Japaner und Chinesen in einen Topf werfen, ist vor allem, wenn Japaner dabei sind, eine ganz schlechte Idee. Nein, das war nicht in dem Sinn, das war eher... Du musst, in der Regel gehst du zu denen hin und sagst, hey, bist du Japaner oder bist du Asiate? Oder kommst du, bist doch aus China, gell? Weißt du, und wenn du so mit denen redest, also, dann tust du dir Respekt verschaffen. Also bitte. Ching Chong Ni Hao. Also, ich kann das erkennen an der Sprache. Also, wenn ich, nein. Weil die Sprachen sind komplett unterschiedlich und daran kann man es eigentlich sofort erkennen, wenn jemand Chinesisch oder Japanisch spricht, du erkennst es daran, ob wie jemand betont oder welche Wörter jemand benutzt. Du musst die Sprache nicht mal können. Aber die Sprachen klingen komplett anders und daran kann. Ich habe immer so die Regel, wenn es irgendwie anders so klingt wie Badashi, Dashi, Badada, Dadada, irgendwie so lauter A's drin und so, dann ist es wahrscheinlich Japanisch. Wenn es lauter Jung, Jung, Jung, Jung drin ist, ist es Chinesisch. Und wenn ich beides nicht verstehe, ist es Koreanisch. Hat bisher immer funktioniert. Also, bei Koreanisch ist es auch. Es waren da relativ viele chinesische Touristen auch unterwegs, aber man hat gemerkt, dass es da Ressentiments gab. Also ich habe vorhin schon mal im Fortschritt gesagt, in dem einen Hotel, wo ich war, gab es einen extra Essensraum für die Chinesen, weil sich die Japaner, glaube ich, für die Unflätigkeit geschämt haben irgendwie. Also die waren laut und die waren irgendwie... Ja, die Chinesen sind bei Japanern sehr unbeliebt. Ja, aber warum passen die Japaner die Koreaner so sehr? Es ist vor allem andersrum. Das ist einfach, Japan hat von 1905 bis 1945 Korea als Kolonie gehabt und ja, haben auch dort damals Frauen dann zur Prostitution gezwungen und ähnliches. Einige haben natürlich auch freiwillig Prostitution begangen, einfach weil es im Zweiten Weltkrieg für Frauen kaum andere Arbeit gab in Korea. Und bis heute gibt es halt dann Diskussionen wegen diesen sogenannten Comfort Woman. Also jeder Partnerstadt von einer japanischen Stadt sollte man empfehlen, niemals irgendwelche Statuen wegen Comfort Woman aufzustellen, weil dann verlieren sofort die Stadt, die San Francisco erwischt. Die haben jetzt Osaka verloren. Ja, aber wer will denn wirklich eine Partnerschaft mit einer Stadt voller Social Justice Warrior? Also ja, braucht doch keiner. Hab ich da auch gemeint bei der Nachricht. Boah, ich weiß noch, wie da in Amerika in so einem Museum da bei einer Ausstellung Leute im Kimono anprobieren durften, einfach mal um zu schauen, wie das so ist, so und zu posieren, so bei einem Kunststück. Da haben sich dann Leute da in Amerika eben diese Social Justice Warriors drüber aufgeregt, wie kann man nur und so. In Japan ist es halt wirklich so, dass es den Leuten egal ist. Wenn man will, kann man sich Interviews anschauen mit ganz normalen Laymans auf der Straße, so hier, ja. Was haltet ihr davon? Was denkt ihr dazu? Die sind total willkommen, dass die wollen, dass man so sich mit der Kultur beschäftigt und ich finde es toll. Das ist ein Kanal, den ich gerne gucke, Japanese Man Utah, den meinst du wahrscheinlich, wo immer die Leute interviewt. Ja, ich glaube schon, ja. Yeah. Der ist gut darin, das ist immer sehr interessant zu sehen auf YouTube oder auch teilweise an die kulturellen Dinge, wenn man so Anime Man oder so auch mal von japanischer Kultur reden, also gerade so die, wenn man so YouTube-Kanäle von englischsprachigen Japanern sich anguckt, ist immer empfehlenswert, weil da kriegt man auch so einen Insider-Blick darüber, wie Japaner denken, darüber auch, wie was Ausländer falsch machen oder nicht. Ja, wie gesagt, ich kann auch nur nochmal den thejapanchannel.com auf YouTube empfehlen. Ist zwar kein Japaner, aber der Mann hat schon sehr viel Einsicht in die japanische Kultur und beschäftigt sich auch mit 1000 Themen irgendwie Renovierung von einem alten japanischen Haus über Fragen nach Atomkraft oder Zweiter Weltkrieg oder Kultur oder Essen oder Vending Machines. Also da findet man, wenn man will, jede Menge Stoff. Ja. Im Chat geht's gerade, im Chat reden sie immer noch über das Thema von vorhin mit Kabukicho. Das hat man wieder getriggert. Ja, so ist es halt. Ja. Ja. Ich glaube jedenfalls, dass mit dem AB wahrscheinlich und seinem Feminismus wahrscheinlich so ist wie mit dem Selfish-Laden. Wahrscheinlich nicht ganz verstanden, aber gibt sich halt das Label. Ja. Ist so, ja, Feminismus ist doch dieses, wo die Frauen arbeiten müssen. Ja. Vielleicht hat er einfach auch die gesagt, Feminismus heißt halt Gleichberechtigung von Mann und Frau. Wir wissen alle, das ist nicht das, was die Feministen der dritten Welle irgendwie unter Feminismus mehr verstehen, aber das ist sozusagen vielleicht das, was er darunter noch versteht und deswegen. Ja, das ist ja eine wichtige Unterscheidung. Also die tatsächliche Gleichberechtigung und das, was der Feminismus irgendwie als Emporhebung des weiblichen Geschlechtes sieht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er ein intersektioneller Feminist ist. Ja, nee, das also ich finde, ich würde Shinzo Abel sofort wählen. Wie könnte er denn Intersektionalist sein, wenn er gleichzeitig Nationalist ist? Das funktioniert doch gar nicht. Ich meine, sie lassen ja nicht mal Flüchtlinge rein. Sie hatten, ich glaube, 10.000 Asylbewerbungsfälle und 44 haben Asyl bekommen. Und der Grund ist einfach der, du kommst nach Japan einfach nur mit einem Flugzeug. Und in dem Normalfall kann dann Japan sehr leicht nachweisen, dass der jeweilige Asylbewerber aus einem sicheren Drittland kommt. Weil Japan hat einfach keine Flugverbindungen mit Ländern, die nicht sicher sind. Oha, die benutzen ja Logik, das ist voll gemein. Ja. Ja, die können die. Voll assi, können die nicht machen. Hallo, es geht um Menschen. Menschen. Die Einzigen, die da Asyl bekommen, sind Nordkoreaner, die schaffen, mit einem Fischerboot rüberzukommen nach Japan, an die Westküste. Ja, und da habe ich auch schon gehört, die haben auch selbst Probleme da mit Integration. Die sind auch irgendwie für ihr Leben irgendwie echt kaputt. Das ist hart. Ja, vor einem Jahr gab es eine Vorsitzende der Demokratischen Partei Japans, die war Koreanerin, und der wurde echt vorgeworfen, dass sie ihr Staatsbürgerschaft nicht abgegeben hatte. Also, dass sie nicht sozusagen die koreanische Staatsbürgerschaft, die sie hatte, weil ihr Vater Koreaner ist und sie die Mutter Japanerin, dass sie die koreanische nicht abgegeben hat, sondern beides hatte. Das war ein großer Skandal dort. Ja, die haben sich ja auch total aufgeregt, als vor, ich glaube, zwei Jahren oder letztes Jahr, nee, vor zwei Jahren, die Miss Japan eine Frau war, die, ich glaube, einen schwarzen Vater und eine japanische Mutter hatte. Wunderschönes Mädel, aber viele Japaner haben mal gesagt, ich keine Japanerin. Ne? Ja, ja. Da sind sie teilweise so, dass sie halt das sehr hinterher sind. Also das ist wirklich schon sehr hinterher, weil ich meine, im Endeffekt sind es ja, ich sage immer so schön, wenn jemand die Kultur des jeweiligen Landes annehmen will oder annimmt, besser gesagt, kann man ihn auch als jemanden, als Angehörigen dieser Kultur dann sehen. Auch wenn er vielleicht nicht mal von dort geboren ist. Ich meine, die USA machen es ja genauso. Wenn du in die USA ziehst und du sagst, ich bin jetzt Amerikaner und ich bin nämlich amerikanisch, ich will jetzt Trump und so weiter, dann erkennen die dich ja auch an, selbst im hintersten Viertel, auch wenn du gerade vielleicht irgendwie frisch aus Wanne Eickel gekommen bist. Ja, dann erkennen sie dich als rechtsextrem auch an, wenn du Trump bist. Das auch vielleicht, aber auf alle Fälle auch als Amerikaner. Ah, ich glaube, in Japan bist du auch in der dritten Generation noch der Deutsche. Also die sind da gnadenlos. Aber mir würde es nichts ausmachen. Also ich würde da sofort hinziehen und auch mit dem Stigma des Ausländers leben, hätte ich kein Problem mit. Wäre immer noch tausendmal angenehmer, als hier Bus zu fahren jeden Tag. Okay. Obwohl da mehr Leute sind, aber es ist gemütlicher, dort Bus zu fahren. Ne? Man fällt halt nicht um, wenn alle neben einem eng stehen. Und das schreit einem auch keiner auf Arabisch ins Ohr, während man losfährt. Das ist einfach, das hat Vorteile. Bayerisch ist auch nicht besser, also. Prost. Bayerisch ist nicht besser als Arabisch. Wir sind schon divers genug, wir sind schon interkulturell, wir brauchen es nicht, danke. Ja. Wenn man so mit der Regionalbahn fährt, ja Mai, das ist nicht Assling, das ist Obermünchen. Das muss gerade einer sagen, der da aus dem Schluchtenscheißerland kommt. Ich komme ursprünglich aus Hamburg, also bitte. Da musst du ja eigentlich den Solanum kennen, der kommt doch auch aus Hamburg. Ja, genau, weil man unter 2,5 Millionen Menschen in der Metropolregion Hamburg auch genau die Person kennt. Ja, ich sage schon, dass alle Hamburger alle anderen Hamburger kennen. Ich werd jedes Mal gefragt, wenn ich sage, ich bin bei der Radiofabrik und mache dann eine Sendung, weil ich jedes Mal gefragt, kennst du den und den? Ich sage so, wir sind 250 Sendungsmacher, woher soll ich den kennen? Kennst du den Mozart? Muss man sagen, ja, aber ich kann nur mit dir drüber sprechen, wenn du mir ein Ding ausgibst. Weil wenn ich... Da mache ich mal so, ich bin donnerstags um 23 Uhr da im Studio, da ist da keiner, ich sehe da keinen, ich kenne da keinen außer aus dem Büro, die ich schon länger kenne vom Sender. Grapschen die Japaner wirklich so viel? Hm, keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hört man ja öfter, auch so, dass sich die Leute in den vollen U-Bahnen an Frauen reiben und so. Da gab es jetzt ja in den sozialen Medien, als jetzt hier, also die japanischen Schüler müssen alle zum gleichen Tag die Aufnahmetests machen für die Unis. Das ist so ein zentralisierter Aufnahmetest. Das ist nicht so wie bei uns, wo man Abitur macht und dann bewerbt man sich an die Unis, sondern die machen kurz vor dem Ende des Highschool-Abschlusses einen Aufnahmetest. Und je nachdem, wie sie gerankt sind, kommen sie dann an die unterschiedlichen Unis, wenn sie vermittelt. Und das Problem ist zum Beispiel, wenn du da zu spät kommst zu dem Test, dann darfst du nicht antreten. So, und jetzt ist das so, die Mädels und Jungs müssen natürlich dann mit dem Zug zur Schule und da haben sich dann wirklich viele Perverse über Internet zu treffen, dass sie an dem Tag sagen, oh, heute können wir schon grapschen, weil die Mädchen können sich ja nicht beschweren, weil das dauert so 15 bis 20 Minuten, sich beim Zugpersonal zu beschweren, an der Bahnstation, dass sie begrapscht wurden, weil sie müssen ja zur Prüfung und sie können ja nicht zu spät kommen. Das ist echt, also... Ich brauche demnächst eine Gesetzesänderung, würde ich sagen. Also es gab dann mittlerweile die Diskussion, ob das vielleicht einer der Gründe sein könnte, weswegen jemand zur Prüfung zu spät kommen könnte. Oh Mann. Nicht mal in dem Denken, dass sie dann zu spät kommen würden, sondern einfach, damit wäre halt diese Möglichkeit für diese Grapscher weg. Weil einfach damit die Mädchen die Möglichkeit hätten, auch wenn sie sich nutzen würden, sich zu beschweren. Auf und zu spüren. Verrückt. Ja. Ja, ich würde sagen, haben wir die 3 Stunden voll gemacht. Bedanke ich mich recht herzlich beim Sascha. Ja, vielen lieben Dank. Ich bedanke mich, dass ich bei euch mitmachen durfte. Das war mir eine Ehre. Dann sag doch nochmal schnell, Sascha, wo man dich jetzt hören kann. Und vor allen Dingen kannst du hier auch mal deinen Patreon chillen, den du sonst nicht chillen darfst. Ja, also ein Patreon habe ich ja, der heißt Acmenip on Air. Ich habe da irgendwie nur 1 Euro habe ich da eingetragen, halt als Minimum für ein Patreon. Ich habe da aber deswegen keine Patreons, weil ich muss euch mal ein bisschen fragen, wie man es richtig macht mit dem Patreon, wie man es richtig alles organisiert. Ansonsten kann man mich hören. Ich glaube, von uns hat keiner einen Patreon. Nö, von uns hat keiner an. Okay. Ja. Ich habe nicht mal einen Computer. Oh. Ja. Aber auf alle Fälle hören. Also ich bin immer donnerstags um 23 Uhr live bei www.radiofabrik.at. Aber man kann das auch nachhören. Da gibt es so eine wunderschöne. Also es gibt eine Facebook-Seite, die heißt auch Acmenip on Air. Das ist acme.nipp und dann müsst ihr normalerweise schon ausspucken. Und da gibt es auch. Twitter-Account ist auch Acmenip on Air ohne Sonderzeichen, also ACMENIPPONIR. Und da kann man dann Links haben zu den, man kann alle Sendungen nachhören. Die kann man auch im iTunes nachhören, auch einfach suchen nach diesem Namen Acmenip on Air. Folgen zu machen. Ich freue mich über jeden, der Japan interessiert ist und nachhört. Und da gibt es dann halt immer, also es gibt meistens mindestens Anime-News, Japan-News, häufig ein Anime-Tipp, dazu Musik aus Japan, aus Animes und auch so ganz normal aus Japan, J-Pop, J-Rock manchmal und manchmal gibt es auch Themen, wo ich mich aufregen musste. Diese Woche zum Beispiel habe ich mich aufgeregt über Arte, über eine Doku, wo sie Japan als ultranationalistisch dargestellt haben, wo ich meinte, also so schlimm wie Arte es gemacht hat, ist nun lange nicht. Also ich bin auch manchmal gesellschaftskritisch. Aber du weißt doch, dass Anita Sarkeesian hat doch gesagt, dass sie aus den Japanern alles rausgebombt haben und dass die deshalb so sind. Hm? Wissen wir ja alles. Wow. Du meinst nach der Art, Hiroshima ist schuld an Anime? Ja, so irgendwie, wie war denn der Spruch genau? Er fällt mir gerade mir nicht mehr ein, aber sie hat sowas in der Richtung gesagt, ja. Das ist ein blöder Spruch. Gut, lasst euch nicht gendern. Ja. Ja. Bis Sonntag. Das muss ich zum Glück nicht mehr. Ich habe meine Masterarbeit fertig geschrieben. Sie ist bewertet und alles. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Und vergesst dann nicht, wenn euch jemand gendern will, dann ist der so hohl, dass wenn ein Hai ihn frisst, der Hai 3 Tage nicht tauchen kann. Wow. Dann habt ihr es. Ja. Oh, deep. Bis Sonntag. Tschö mit Ö. Jo, bye bye.